Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Okay, Pat ist bekannt, Wortmeldungspad auch. Fangen wir an mit unserer Sitzung um 20.20 Uhr. Und als erstes Verabschiedung, Protokoll, letzte Sitzung. Jemand eine Gegenrede? Nur eine Frage. Ja. Macht es Sinn, den Link zum der Aufnahme da irgendwie mit reinzustellen? Den schicke ich ja normalerweise über die Mailingliste. Aber können wir gerne machen, ja. Das fände ich gut. Wobei, nach einer gewissen Zeit wird der Link automatisch gelöscht, weil ich ja so einen kostenlosen Account habe da und muss ja dann irgendwann mal anfangen, was von oben zu löschen. Ja. Aber ich glaube, dass nach 3 Monaten oder so wird sich sowieso keiner mehr nochmal was anhören, was wir hier besprochen haben. Aber das kann ich gerne noch nachtragen nachher. Übersicht offene Aufgabenprojekte, per 236, hat jemand was dazu zu sagen? Ich habe mal den ersten Punkt weggestrichen, nämlich Themenaussuchung Eubekon, und würde den dann löschen. Jemand was dagegen? Nicht gut. Festlegung Protokollführer, wie gehabt. Vorschlag, wir machen es gemeinsam. Ich übertrage das ins Wiki. Hat jemand was dagegen? Dann ist das so beschlossen. Festlegung Versammlungsleiter, ich schlage mich selbst vor. Jemand eine Gegenrede? Dann ist das so beschlossen und dann machen wir erstmal Nachbesprechung Eubicon und in der Zwischenzeit könnt ihr ja schon mal eure Punkte für die Tagesordnung in unserem Tagesordnungspad vergeben. Ihr wisst, ihr habt insgesamt 3 Punkte. Ihr könnt pro Tagesordnungspunkt 3, 2 oder 1 Punkt vergeben, aber insgesamt nur 3. Wer möchte was zu Eubicon sagen? Ja, dann nehme ich da mal das erste Wort. Insgesamt war ich sehr froh und sehr zufrieden mit der Veranstaltung in Frankfurt. Wenn man bedenkt, in welcher Situation die Piraten sich gerade befinden und dass doch überall gewisse Motivationsschwächen zumindest feststellbar sind, kamen wir doch auf zufriedenstellende Zahlen von circa an den 2 Tagen von 70 bis 80 Menschen, wobei an beiden Tagen dann halt teilweise unterschiedliche da waren. Teilnehmer, meine ich, nicht Menschen. Und wir hatten im Stream, der sehr gut von Sepp und von Wutze gemacht wurde, auch nochmal am Sonntag 50, 60, die im Stream dabei waren. Am Samstag weiß ich jetzt die Zahlen nicht, sodass wir in einer Reichweite immerhin von 130 circa erreicht haben. 120 bis 130 Personen, und das ist im Augenblick in dem Umfeld, wo wir uns befinden, eigentlich sehr gut. Die Location war sehr gut für das geeignet. Wir haben uns mit dem mittleren Saal und 2 kleinen Arbeitssälen begnügt. Hat auch die Kosten dann flach gehalten. Heute hat der Arne ja, der noch nicht da ist, gesagt, dass wir positiv aus der Sache rausgekommen sind und noch nicht einmal die Spende von dem TSM-Paul anrühren mussten. Die liegt also noch bereit für weitere und oder für die nächsten Eubicons, die wir planen. Inhaltlich sind 2 Sachen hervorstechend bei der AG Geldordnung. Wir haben uns wir hatten eigentlich nur einen Antrag, der dort fertig besprochen wurde. Das ist der Finanzmarktregulierungsantrag von Hetti, Jens und Michael, der besprochen worden ist. Da hat es einige wichtige ergänzende Perspektiven gegeben und auch eine sehr gute Diskussion. Das zu der Frage von dir, Johannes, am Anfang. Ansonsten steht bei uns immer noch Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit, Aufklärungsarbeit auf dem Tagesprogramm. Es ging los mit AMT, dem Michael, der eine Mindmap produziert hat, über die er dann gleich selbst was sagen wird, die sehr gut angekommen ist. Es ging weiter mit Finanzmarktregulierung, hatte ich schon gesagt, als Slot. Dann kam Piratos, der hat auch einen sehr guten Vortrag gehalten, den er selbst nachher noch darstellen kann. Das war der erste Tag. Dann abends war ein super Socializing in so einer Appleboy-Kneipe. Da waren alle auch sehr, sehr froh und glücklich. Und wir haben gestern bei Radio Nebelhorn auch 1 Stunde nochmal Programm gemacht und das dann auch ausführlich gewürdigt. Am Sonntag ging es dann weiter mit, da habe ich am Anfang einen Vortrag über die aktuelle Notenbankpolitik gehalten, die in der Welt ganz anders aussieht, als wir halt hier in Deutschland von der Bundesbank gewohnt sind, wie Geldpolitik gemacht wird. Da habe ich halt mal alle Anwesenden damit konfrontieren wollen. Der ist auch sehr gut angenommen worden, der Vortrag. Und danach gab es dann die Podiumsdiskussion. Da gab es eine kleine Irritation, über die vielleicht wir dann gleich nochmal reden können, weil unser ehemaliger Vorstand Matthias Schrade kam an am zweiten Tag bei der EuvyCon und im Orga-Team rätseln wir jetzt bis eigentlich jetzt, wie Matthias auf das Podium gekommen ist. Aber das möchte ich jetzt hier nicht irgendwie kommentieren. Auf jeden Fall war das eine Irritation. Die Podiumsdiskussion an sich, die war eigentlich sehr lebhaft und sehr gut, muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Da kam eigentlich deutlich zum Ausdruck, welche Sorgen wir haben im Augenblick über die Situation in Europa, die ja immer, wie gesagt, dramatischer wird, dass es die Europäische Union, wie gesagt, in so schwere Gewässer bringt, dass es echt eine Gefahr gibt, dass ein Zusammenbruch der Währungsunion oder Schlimmeres hier droht. Abschließend war dann noch ein Vortrag von Arne über die Geldreformen, die wir hier besprechen. Aber noch einmal Fazit, 4 Slots Aufklärung, eine gute Podiumsdiskussion und einen Antrag Finanzmarktregulierung, Johannes. Das ist von der AG Geldordnung. Ich lasse jetzt mal die anderen beiden AGs, die mit das ausgetragen haben, hier weg. Die kannst du ja bei anderer Gelegenheit dann auch noch fragen, was die gemacht haben. Soll ich dann übernehmen und momentan mal sagen, was mit der Mindmap ist? Oder ist von den anderen? Gut. Also ich habe den Anfangsübersichtsvortrag gehabt mit der Mindmap, die auch verlinkt ist auf meinem Wiki-Profil. Und das war ein Vortrag, der für die Wirtschaft und die AG Geldordnung stattfand, gemeinschaftlich. Und da habe ich mal die gesamten Felder zusammengefasst, die wir als Problemfelder betrachten. Die ungleiche Vermögensverteilung, die internationale Komponente, das Desinvestieren und Kürzen des Staates und das Investieren an der falschen Stelle, das Privatisieren von Staatsfunktionen, was das für Probleme hervorruft, und die globale Komponente noch mit einbezogen, die Finanzmärkte natürlich und dann am Rande noch die Geldordnung, aber über die Geldordnung hat Matthias am zweiten Tag noch mehr gesagt. Der Vortrag kam recht gut an, inzwischen hängt die ausgedruckte Version, die bei der EuvyCon im Foyer hing, bei der Fraktion Landtag Dortmund. Und ja, wenn da noch Fragen dazu sind, ich werde eine Tour machen. Ich bin jetzt dann bald in Hamburg und in Sachsen und wollte da auch noch planen, dort die Mindmap noch ein paar Mal vorzustellen und damit quasi dann eine Aufklärungstour zu starten und auch die Vernetzung innerhalb der AGs und auch der Lokalgruppen innerhalb von Deutschland zu stärken. Ich habe eine Rückfrage zu deinem Vortrag. Was mir aufgefallen ist, du hast immer mal zwischendurch gesagt, dass es Studien gibt, dass 70% des der Steuertexte auf Deutsch verfasst sind. Ist das fundiert, was du da hast, oder ist das auch nur das, was du gehört hast? Also man hört das immer von verschiedensten Stellen und ich habe das oft gelesen. Ich habe das von mehreren Leuten im Vorfeld nochmal auch bestätigt gehört. Also ich weiß nicht, ich gehe davon aus, dass das tatsächlich auf einer sauberen Grundlage beruht, aber ich jag's nochmal speziell, um es auch mit einer Quelle unterlegen zu können. Ja, weil ich weiß nämlich, wir in Lübeck hatten wir mal jemanden, der einen Ausdruck mitgebracht hat von einer Studie, die man leider nur auf Universitäten, und dafür brauchst du ja immer irgendwie so einen Zugang. Ich bin ja kein Student und weiß davon auch nichts. Aber um da ranzukommen, dass es halt eine Studie gibt, dass diese Aussage halt falsch ist. Es sind eher um die 20%. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Studenten oder so, der, es ist immer noch viel, aber es ist natürlich eine ganz andere Zahl als 70, aber vielleicht gibt es ja einen Studenten unter uns, der da vielleicht mal irgendwie das mal recherchieren kann und dementsprechend von der Uni das mal irgendwie besorgen kann, damit wir da eine Quelle haben. Ich bin ganz bei dir, dass man da... Um welches Datum geht es? Welche... Es gibt ja immer diese Zahl, dass 70% aller Texte, die über Steuerrecht verfasst sind, auf Deutsch sind. Ah ja, verstehe. Ja. Und da habe ich halt die Information, dass es eine Studie gibt, dass es nur, in Anführungszeichen, 20% sind, damit dann vielleicht man da auch mal aufräumen könnte mit solchen Falschinformationen. Okay, scheint aber eine Nebenlinie. Piratus, willst du noch was sagen? Na ja, gut, ich freue mich darauf, dass das alles aufgezeichnet worden ist. Das können wir dann ja irgendwie bei YouTube hochladen. Mein Thema war relativ spontan und es ging um die Schuldenbremse und was für ein volkswirtschaftlicher Quatsch das ist, was wir uns da ins Grundgesetz geschrieben haben. Ja, und dabei habe ich dann halt ein bisschen auch versucht, noch eine Saldenmechanik verständlich zu machen. Also es ging ja eigentlich jetzt gar nicht um irgendwas Konkretes, also keinen Antrag oder so, sondern einfach nur ein bisschen Wissen schaffen und Perspektive schaffen, um ja volkswirtschaftlich zu denken. Ja, und von daher, ich bin zufrieden. Es gab natürlich ein bisschen Gegenwind, klar. Aber ja, ich hoffe, dass die Leute sich damit beschäftigen und dann vielleicht inspiriert werden, da eine neue oder erweiterte Meinung zu finden. Ja, das war's. Danke, Piratus. Auffällig war, Johannes, dass Berlin ganz gefehlt hat auf der Euvicon. Da kann man nochmal vielleicht über die Gründe reden, da du ja auch aus Berlin kommst. Wieso und weshalb? Ob das nur an der Konkurrenzveranstaltung SMV gelegen hat oder es vielleicht auch noch andere Gründe gibt, sodass halt hauptsächlich wie bei der ersten Euvicon hier die Bundes-AGs zusammen mit NRW das organisiert haben. Das möchte ich hier nochmal ganz klar betonen. Also wir schaffen es überall. Wir haben die Münchner Gruppe, die FG München zu uns gebracht. Wir haben auch, wie gesagt, Leute aus Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein und so weiter zu uns führen können in die Bundes-AG. Was noch fehlt, ist jetzt die Hamburger Gruppe, aber es ist doch schon sehr markant, dass einfach Berlin, sowohl bei der ersten Euvicon bis auf die Ausnahme Laura Dornheim, dieses Mal überhaupt nicht präsent war. Mit einer Ausnahme, die ich erwähnen möchte, nämlich, dass der Alexander Spieß von der Fraktion aus Berlin da war. Auf jeden Fall habe ich am Abend mit ihm getrunken. Danke, Piratus, sonst hätte ich das unterschlagen. Laura war da, oder wie habe ich es gerade verstanden? Nein, war bei der ersten damals da, im Oktober letzten Jahres. Und im Oktober war sonst aus Berlin auch niemand da, außer Laura? Habe ich jetzt gerade richtig verstanden, dass das grundsätzlich jetzt nicht nur bei dieser Euvicon so war, sondern insgesamt? Ja, so kann man das sagen. Also ich erinnere mich an die, wie heißt sie denn, die Nummer 2 in Brandenburg, glaube ich, geworden ist, die Domscheit-Berg. Die war, glaube ich, bei der ersten auch da. Also ich glaube, Laura hat eine ganze Clique mitgebracht. Okay, also und Jan Helmel war nicht da beim ersten Mal? Nein. Okay, also es ist grundsätzlich in vielen Themenbereichen ein Problem, dass in Berlin so viel abgeht thematisch, dass oft das Bedürfnis gar nicht da ist, sich bundesweit zu vernetzen. Und da kann man, glaube ich, immer nur werben und gucken. Jetzt speziell war es wahrscheinlich noch so, dass auch die betroffenen Personen ziemlich erschöpft waren von dem landesverbandsinternen Wahlkampf und Aufstellungsversammlung. Und es ist ja auch kein Geheimnis, dass die einen oder anderen dort nicht auf einen sicheren Listenplatz gekommen sind, wie sie es vielleicht gewünscht hätten. Und dann auch irgendwo gesagt haben, sowohl die auf einen sicheren Listenplatz gekommen sind, wie zum Beispiel die Nähne, die ja auch, glaube ich, wirtschaftspolitisch ab und zu was gemacht hat, als auch die jetzt nicht auf einen sicheren Platz gekommen sind, auch irgendwo alle mal sagen, wir brauchen jetzt mal ein bisschen Ruhe und Erholung, weil es wird noch heftig genug. Ich glaube, da kann man wirklich nur im Einzelfall wieder auf die Leute zugehen und versuchen, Bezüge herzustellen. Ich werde die auch gerne nochmal ansprechen, die betreffenden Personen. Mit Alexander werde ich mich bald treffen und abstimmen und freue mich sehr, dass er runtergekommen ist, weil ich ihn da auch fachlich sehr schätze. Genau. Ansonsten danke ich euch mal für den Bericht. Das mit Kungler habe ich auch schon gehört. Von anderen Seiten bitte klärt das intern und gebt da einfach dann nochmal ein Statement ab. Ich fände es schade, wenn da irgendwie eine Veranstaltung gehackt ist und das irgendwie so im Nebulösen bleibt, was da passiert ist. Also da wäre mir eine Erklärung gelegen. Und ansonsten wollte ich dann noch gerne nachfragen, was denn so, jetzt habt ihr mir von den Slots berichtet, was denn so auf den Ganggesprächen gesprochen wurde, ob mir da auch noch der eine oder andere sagen könnte, in welche Richtung die Debatten da gingen. Ganz kurz, gleich kommst du dran, Piratus. Eine Sache, warum es besonders schade war, warum ich das erwähnt habe mit Berlin, ist, wir hatten im Vorfeld versucht, alle an Bord zu bekommen, um einen Konsens herzustellen für die themenpolitischen Sprecher im Bereich Steuern, Wirtschaft und Finanzen. das ist der eigentliche Grund, warum ich das jetzt hier so betont habe, Johannes. Die Melanie hatte zugesagt, ist aber leider krank geworden, musste sogar das Antibiotikum wechseln. Die war wirklich, also wegen Krankheit, die Listenkandidatin 1 in NRW verhindert. Sie hat auf jeden Fall vorher zugesagt und wollte auf jeden Fall kommen. Robert Arnold ist dann noch gekommen. Wie gesagt, Nico Kern ist gekommen. Bastian, der Koordinator von der AG Wirtschaft und. Und wir haben es nicht geschafft, weil, wie gesagt, Berlin gefehlt hat und da wichtige Repräsentanten halt der Wirtschaft auch dabei sind, dass wir das nicht besprechen konnten. Und das habe ich als echtes Defizit für die Euvicon empfunden. Johannes, wenn ich da kurz was zu sagen kann, weil ich hatte deinen Tweet heute gelesen. Also es wurde aus meiner Sicht da nicht irgendwie über den Bufo gelästert oder in irgendeiner Art hergezogen. Ich hatte es dir auch zurückgetweetet, dass da einfach nur das Thema war, dass halt kein Bufo da ist. Ne? Also dass natürlich auch wieder so ein Image-Thema eigentlich ist, ne? Also Selbstwertfindung. Aber wie gesagt, also aus meiner Sicht musst du dir keine Sorgen machen. Ich habe viel auf dem Gang gestanden und vielen Leuten geredet und da war das nie Thema. Vielleicht kann man noch mal dazu sagen, es war ja so, ich war ja mal bei einer Besprechstunde vom Bernd und er hatte ja zugesagt gehabt und hat nicht mal abgesagt, sondern ist einfach nicht gekommen. Das nur am Rande. Vielleicht noch mal zur Klärung von Kungler. Das tue ich mir ein bisschen als meine persönliche Dummheit anrechnen. Und zwar, es war folgendermaßen, der Jill und der Thomas Küppers, die kamen zu spät und ein bisschen deutlich zu spät. Und ich wollte es nicht zu lange hinauszögern. Also habe ich mich genötigt gesehen, anzufangen, hatte mich auch sehr gewundert. Und als dann Jill kam, habe ich nicht nachgefragt. Aber ich habe mich, muss ich ehrlich sagen, es war einfach eine Dreistigkeit. Der hat sich einfach aufs Podium gesetzt und aufgrund dieser Umstände hat sich das so ergeben. Aus meiner Sicht sollte man es einfach so belassen und daraus lernen. Aber war da nicht noch ein Vorfall mit einem Tweet von ihm während der Sitzung, wo er irgendwie gemeint hat, Selbstbeweihräucherung auf der Euvicon? Ja, das ist das, was mich ganz besonders geärgert hat. Er hat die ganze Zeit hat auch getweetet und so nach dem Vorfall, dazu zu hören macht Kopfweh und bei jedem dritten Wort müsste ich eigentlich reinfallen, um das zu korrigieren. Jedenfalls, er hat die ganze Zeit abgelästert und dann hat er immer wieder das Wort an sich gezogen. Irgendjemand hat mal gesagt, gefühlte 80% oder das ist übertrieben, aber ein sehr großer Anteil. Er hat sich auch genau in die Mitte platziert und hat immer das Mikrofon an sich genommen und hat so getan, wie wenn er den anderen die Welt erklären müsste. Das ist ja irre. Hier hat sich der Wischer zu Wort gemeldet. Ich möchte nur kurz anmerken, dass die Tweets, von denen gerade gesprochen wurde, nicht während der Podiumsdiskussion erfolgt sind, sondern irgendwann vorher in irgendeiner anderen Sitzung, wo er da war, keine Ahnung. Ja, das kann ich bestätigen. Das war während des Vortrags von Matthias. Ja, es wird deutlich, dass Matthias Schrade in vielen Bereichen andere finanzpolitische oder finanztheoretische Ansichten hat, als hier überwiegend vorhanden sind. Ich glaube, das ist deutlich geworden. Johannes, jetzt wolltest du was, glaube ich, sagen. Ja, ich wollte nur noch mal sagen, ich habe in keinster Weise beunruhigt oder so. Meine Frage mit Bufo war eher Interesse, weil ich das von mehreren Seiten gehört hatte. Ihr könnt sprechen, sowohl in Slots als auch auf dem Gang, worüber ihr wollt. Ihr wisst, dass ich durchaus jemand bin, der viele Vorgänge im Bufo kritisch sieht. Und ich habe überhaupt kein Problem, wenn auch kritisch über Bufo gesprochen wird. Michael? Ja, ich würde außerdem dem von Matthias noch hinzufügen, ich finde schon, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Standpunkte bei uns auch haben und dass das insbesondere auch die Stärke unserer AG ausmacht. Da auch konservative Standpunkte wie von Jens und von Schulem hier voll berücksichtigt werden. Und was ich jetzt persönlich als wichtig empfinden würde, ist, wenn wir diese internen Diskussionen auch mit Axel über Bankentarget und über weiterführende Geschichten jetzt dann schrittweise planen, dass wir hier endlich mal Klarheit schaffen. Denn wenn wir die Experten im jetzigen System überzeugen können, dass wir Recht haben in bestimmten Belangen, das geht auch insbesondere an Piratus Ausführungen, dann haben wir tatsächlich auch, dann kriegen wir die Lufthoheit über diese Debatte. Und das fände ich persönlich sehr wichtig. Johannes, mal zur Information. Wir haben eine Einladung von der Europäischen Zentralbank, um ein bestimmtes Thema zu klären. Okay, ich habe berichterweise gehört, man spricht, die EZB will mit uns derzeit nicht sprechen, aus Gründen. Nein, aber wir haben trotzdem eine. Der Termin, die Einladung ist schon da, aber der Termin ist noch nicht da. Wir wollten diese Besprechung praktisch öffentlich machen und da gab es dann eine kleine Verstimmung, aber ich denke, das haben wir wieder auf die Reihe gebracht. Sie wollen das nicht öffentlich machen und das ist natürlich Hauptsache, wir kommen zu dem Gespräch. Johannes, nochmal per Mail schicken, Arne. Ja, gerne. Ich tue da mal so eines der wichtigen Dialoge, kann ich dir gerne schicken. Okay. Du hast das verwechselt, Johannes, mit im Vorfeld, als wir die Bundesbank und die EZB eingeladen haben zu einer Podiumsdiskussion. Da hat uns die Bundesbank abgesagt mit inoffiziell nicht so guten Gründen. Also die haben da ein bisschen Bezug genommen auf die Lage bei uns. Und die EZB wollte das auch nicht machen in der Podiumsdiskussion. Aber ich habe vor 2 Wochen dann die Vizepräsidenten der Bundesbank bei einem Finanzkongress der Grünen kennenlernen dürfen in Frankfurt. Und habe sie darauf angesprochen und daraufhin hat sie mir dann Kontakt zu ihrer persönlichen Referentin gegeben, sodass wir nächstes Mal bessere Aussichten haben dürften. Sehr schön. Ihr seid sehr, sehr gut dran im Thema. Darf ich kurz, denn ich habe heute auch nochmal mit Dr. Wozniewski geredet auf Facebook und der meint, er strebt eine Diskussion über die Monetative mit Professor Huber an. Und da ist noch nichts offiziell dran, aber das wäre natürlich schön, wenn dieser Dialog stattfinden würde. Habt ihr in die Richtung irgendwelche Dinge im Wahlprogramm stehen, im Sinne von Forschung, Experimente, Beschäftigung mit, also jetzt keine, wir fordern monetative, wir fordern komplementäre Währungen und so weiter, aber wir wollen die Beschäftigung, Bildung und Forschung im Bereich XY vorantreiben? Ja, also wir diskutieren natürlich logischerweise, weil es ja zu unserem Thema gehört, nicht nur auf der Mailingliste, sondern auch teilweise in Mumble-Sitzungen darüber. Ich meine, wir haben ja auch Professor Huber hier gehabt und haben mit ihm eine Podiumsdiskussion gemacht. Wir hatten ja auch den Dr. Wo hier und haben mit ihm eine Podiumsdiskussion gemacht. Also wir sind da dran, aber wir sind uns alle noch nicht so richtig einig, wie wir das Ganze einordnen sollen. Johannes meint was anderes. Johannes meint, dass wir deutlich machen, dass wir diese Entwicklungsstränge, die draußen im Augenblick passieren, die versuchen, das bisherige System zu überwinden mit neuen Ansätzen, ob wir da den Fokus drauf haben. Richtig, Johannes? Ich meine ganz konkret, weil es geht ja jetzt im Neumarkt auch ums Wahlprogramm und es gibt ja durchaus in Deutschland viele Menschen, die sich mit solchen alternativen Konzepten beschäftigen. Und ein niederschwelliger Wahlprogrammantrag in die Richtung von Finanzsystem, kritischer Blick, wir haben einen kritischen Blick aufs Finanzsystem und beobachten auch alternative Modelle wie zum Beispiel XY und wollen deren wissenschaftliche Evaluation und Prüfung vorantreiben. Also irgendwie ein relativ weicher Antrag, der jetzt nicht sagt, wir finden das alles toll und wir finden Monetative toll oder wir finden XY toll, aber der quasi sagt, wir finden das interessant und wollen uns damit beschäftigen und der damit quasi diese Themen ins Wahlprogramm niederschwellig reinholt. Habt ihr darüber mal gesprochen? Das hatten wir schon vor dem letzten Bundesparteitag. Da hatten wir auch im Liquid Feedback einen Antrag drin. Dort ging es darum, Alternativen zur Staatsfinanzierung zu finden. Also nicht gleich gesagt wie, sondern dass wir einfach nur darüber diskutieren wollen, dass es eine Alternative geben müsste, als über Staatsanleihen, die zinsbehaftet sind. Und ich persönlich bin immer noch der Meinung, man sollte sowas in der Art für Neumarkt auch nochmal reinbringen. Aber Johannes, wie stellst du dir das vor? Wir haben das jetzt nicht in die INI reingegeben, dort sind ja nur wirkliche Wahlprogrammanträge reingegeben und in Liquid Feedback haben wir das auch noch nicht eingebracht. Du meinst, dass wir das als AG im Vorfeld von Neumarkt, dann noch sind die Fristen jetzt nicht schon jetzt alle vorbei für Liquid Feedback und für die Lime-Survey-Umfrage? Also für die INI-Wahlprogramm und für Liquid Feedback ja, für die Antragseinreichungsfrist und die Antragsbestimmungsumfrage noch nicht. Da sind die ganz normal 4 Wochen vor Neumarkt. Ob ihr das natürlich dann in der Zeit noch beworben kriegt, ob es dann tatsächlich auf die Tagesordnung kommt, kann ich nicht garantieren. Ich fände es nur spannend. Also eigentlich machen wir nichts anderes als das, was du hier beschreibst, in letzter Konsequenz seit über 12 Monaten. Ja, das wäre halt schön, wenn sich das im Wahlprogramm auch ausdrückt, weil das durchaus uns interessant macht für viele Menschen. Und ich glaube, es ist durchaus zwar so, dass neue Konzepte, wie er selber sagt, einordnen und eine abschließende Bewertung, so weit sind wir noch nicht und da würden auch viele Piraten nicht zustimmen, aber grundsätzlich offen sein und sich mit Dingen wie Monetative oder alternativen Staatsfinanzierungsformen zu beschäftigen und deren wissenschaftliche Evaluation voranzutreiben, da würden, glaube ich, viele Piraten zustimmen. Stimmbürger? Die AG Wirtschaft hatte Montagabend noch einen Antrag reingestellt in die INI. Ich habe es im Chat gepostet, das ist der 208. Die Krise des Euros hängt zu einem guten Teil mit den regelmäßigen Handelsüberschüssen Deutschlands sowie den Konstruktionsfehlern zusammen und dass wir dahin verschiedene Lösungsalternativen suchen und so weiter. Also das ist von dir jetzt einfach nur mal ein Hinweis, wie man sowas formulieren könnte, ja? Nein, die AG Wirtschaft hat dieses am Montag beschlossen und in die INI gegeben. Ja, okay, aber hier geht's jetzt ja um Staatsfinanzierung und Alternativen dazu. Das hat ja so direkt damit nichts zu tun. Johannes, ich möchte noch mal ganz kurz eine Sache ansprechen, und zwar die Zuspitzung der Eurokrise und die Positionierung der Piraten dazu. Auch in Frankfurt ist aufgefallen, Kungler hat da 4 Meinungsbilder abgefragt vom Podium. Und das hat wieder einmal gezeigt, wie zerrissen die Partei in vielen dieser Dinge ist. Also Markus Dränger und viele andere haben für einen Austritt Griechenlands aus der Währungsunion plädiert und dafür gestimmt. Dann haben sie gegen eine Transferunion gestimmt. Aber nur 3 oder 4 wollten die Währungsunion aufgeben. Also die Partei, die Piratenpartei, tut sich nach wie vor auch bei der EUVICON verdammt schwer, zu dieser Frage hier eine einheitliche Position zu finden. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich hoffe auch, dass ich freue mich sehr, wenn ich dann nicht mehr im Amt bin, wenn ich bei der nächsten EUVICON wirklich mal dabei sein kann und mich auch fachlich wieder einmischen kann. Mir hat dieses Jahr fachliche Abstinenz schon oft schwer gefallen, gerade bei Themen Finanzen, Geldsystem, Soziales, diese ganzen, es greift ja alles ineinander. Und ich freue mich da sehr drauf, da auch wieder inhaltlich stärker mitarbeiten zu können. Andreas Schneider? Ich würde dazu gerne sagen, ich finde es eigentlich sehr gut, dass sich jetzt diese Alternative für Deutschland gegründet hat, dass die sich mit diesem Thema beschäftigt und auch so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das, damit sind wir eigentlich aus der Sache fein raus, was den Euro angeht, und können uns wirklich auf allgemeine Staatsfinanzierung konzentrieren. Das ist, finde ich, eigentlich ein Vorteil, dass sich das gerade so ergibt. Axel? Ja, wenn man von einer Euro-Krise spricht, ohne konkret mal zu analysieren oder zu sagen, ja, was genau ist denn die Krise? Und ich meine, wir haben recht gut herausgearbeitet, dass das 2 große Dinger sind. Das eine, umgangssprachlich Schuldenkrise, intern haben wir mit Guthabenkrise durchaus erkannt, dass auch eine Guthabenkrise ist. Und das andere eben diese Handelsbilanzdefiziten. Man kann halt nicht über Dutzende von Jahren permanent Überschüsse erzielen. Irgendwann muss ein Ausgleich kommen. Also das sind die beiden Krisen, die wir haben. Der eine geht damit Austritt Griechenlands einher und der andere, der ist eher noch schwach angesprochen. So, und vor allem, also als ich vor über einem Jahr hier dazugekommen bin, hatte der AG einen Kenntnisstand und Informationen und Wissensstand. Und von dem hat man sich jetzt sehr, sehr wirklich weit entwickelt, sodass einige Aussagen, die wir jetzt tätigen können und auch tatsächlich belegen und nachweisen können, auf Unverständnis bei dem Rest der Welt treffen. Und heute haben wir ja auch einen Tagesordnungspunkt mit diesem Flyer. Da müssen wir mal gucken, wo am Ende bei rauskommen kann, dass die AG sagt, Staatsschulden sind gut und nicht in Frage zu stellen und schon gar nicht abzubauen. Aber das ist schon inhaltlich, aber das können wir ja auch belegen. Also das ist ja nicht so, dass das einfach nur eine Behauptung ist, sondern das lässt sich ja auch nachweisen. Sorry, wenn ich mal kurz dazwischen grätsche. Ich muss jetzt noch runter zu der Podiumsdiskussion. Insofern würde ich gerne den Punkt jetzt EUVICON abschließen und euch dann alleine lassen, wenn ihr inhaltlich anfangt zu sprechen. Das war trotzdem ein gutes Statement von Axel, weil er einen guten Kenntnisstand hat und hier mal eine Bewertung des Verlaufs der letzten 12 Monate vorgenommen hat. Ja, danke für deinen Besuch, Johannes, und wir freuen uns, wenn du dann später mal wieder inhaltlich mehr arbeiten möchtest nach Neumarkt, und bist hier natürlich gerne gesehen. Jo. Da möchte ich an der Stelle noch kurz was hinzufügen, und zwar, das ist auch die Meinung, die wir von der RW Wirtschaft hier in München vertreten, und das ist auch die offizielle Position von mehreren Seiten dargestellt wird. Unter anderem sind auch viele von der Bundesbank der Meinung, dass Staatsschulden nicht das Problem sind, sondern die Lösung auch. Okay, Johannes ist weg. Ich fand es toll, dass er heute dazugekommen ist. Ich denke mal, für ihn war es auch lehrreich und für uns vielleicht auch noch ein bisschen hilfreich. In der Wortmeldungsliste ist der Klaus als nächstes dran. Tut mir leid, dass Johannes jetzt weg ist und deinen Beitrag nicht mehr hören kann, aber du willst bestimmt auch was eher zu uns sagen und nicht nur zu Johannes. Genau, das ist mir so nicht so wichtig. Ich wollte einfach mal meine Wahrnehmung sagen, wie ihr euch unterscheidet oder wie wir, ich bin jetzt auch schon ein paar Tage dabei, wie wir uns eigentlich in unserer Arbeit unterscheiden von dem, was die anderen Parteien machen. Also ich finde, die anderen Parteien, wenn die über Euro-Krise sprechen, unterhalten sich eigentlich immer darüber, was müssen wir tun, um die Verwerfungen und die Folgen der Verschuldung und der Nervosität der Finanzmärkte und so weiter am besten in den Griff zu kriegen? Das heißt, mit welchen Medikamenten können wir die Symptome am besten behandeln? Und ich nehme eigentlich hier unsere Arbeit in der AG so wahr, dass wir doch versuchen, hier sehr tief eigentlich in die Ursachen des Geld- und Finanzsystems reinzugucken, um dann zu Lösungen zu kommen, die, ich sag mal, das Übel bei der Wurzel packen, möglicherweise, hoffentlich, wenn wir da zu Ergebnissen kommen und es dann vielleicht nicht mehr nötig haben, so intensiv nach irgendwelchen Symptomkuren zu suchen. Okay, vielen Dank für deine Einschätzung. Keine weitere Wortmeldung. Dann schlage ich vor, dass ihr nochmal kurz drüber guckt über die Tagesordnung und dort dann eure Punkte, wer es noch nicht gemacht hat, noch schnell mit einträgt, und dann können wir gleich unsere Tagesordnung für heute festlegen. Ich hätte noch, war das jetzt eine konkrete Frage an die AG gerichtet? Von wem jetzt? Von mir oder von Klaus? Von Klaus. Das war keine Frage, das war eine Wahrnehmung. Also auch im Gegensatz zu dieser neuen Partei da, die sich da jetzt gegründet hat, die unterhalten sich ja nur darüber, wollen wir den Euro haben oder wollen wir ihn nicht haben, war das ein Fehler, war das kein Fehler. Aber ich habe noch nicht wahrgenommen, dass die sich wirklich mit den tieferen Ursachen der Problematik beschäftigen. Ich würde die allerdings nicht unterschätzen. Ich glaube, die kommen nicht sofort mit dem raus, was sie eigentlich sagen wollten. Ich glaube, die tasten sich auch vor. Vielleicht wissen sie es auch nicht vollständig. Warten wir es ab. Es ist immer noch so, dass jeder Versuch, sich gegen Euro zu positionieren, als ein Verbrechen an der europäischen Einigung gesehen wird. Also von den Massenmedien, von den anderen politischen Parteien. Insofern passt da jeder sehr, sehr auf. Das hat Andis ganz gut erkannt. Und mit dem Lucke haben sie ja auch einen ziemlich smarten, eloquenten Sprecher jetzt nach vorne gestellt, dem es schon bei der Maybrit Illner letzte Woche gelungen ist, den Brüderle unter Druck zu setzen. Den dürfte man schwerlich in eine rechte Ecke dann schieben können. Wohl wahr. Naja, in der linken Ecke sehe ich ihn auch nicht. Also ich sehe den schon als sehr extremen Marktwirtschafter, wenn nicht sogar neoliberalen Vertreter. So, jetzt greife ich nochmal dazwischen, weil der Disadjusted fragt, wo man sich zu Wort melden kann. Also, du siehst ein bisschen über dir fett gedruckt AG Geldordnung und Finanzpolitik mit einer 29 dahinter. Da rechts davon ist ein C. Wenn du dort mit der... Ach, du hast es schon gefunden. Okay. Also, wir haben grundsätzlich in unserer Beschreibung der AG die beiden Pads, unser Tagesordnung-Pad und unser Wortmeldungs-Pad. Gut, dann würde ich vorschlagen, dass wir jetzt so langsam mal zur Tagesordnung übergehen. Wir haben den Top 0,5 Euvicon-Nachbetrachtung durch. Alle haben hoffentlich ihre Punkte vergeben. Dann würde ich jetzt nämlich zu dem fixen Top 1 kommen, der von der letzten Woche übrig geblieben ist. Das heißt, dort hätte man gar keine Punkte vergeben brauchen. Der Top ist Top 1, AG Mehrheitsmeinungsvorschlag Sparen und Investitionen. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt mit dem erstmal anfangen. Ich sortiere in der Zwischenzeit die darunterliegenden Tops. Und wer etwas sagen möchte zu dem ersten fixen Top, kann sich dann ins Wortmeldungspad eintragen. Axel? Ja, letzte Woche ist das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass das ganze Ding letzte Woche eine Zustimmung schon hatte. Und wir hatten, bei mir ist auch angekommen, eine einzige Anmerkung in einer Formulierung. Und ich habe das ja jetzt wieder gelesen. Ich muss auch sagen, Thomas hatte mit mir einen Mail-Dialog, wo ich überhaupt nichts vorgegeben habe, sondern nur beschrieben habe. Und dieser eine Anmerkung, die letzte Woche gefallen ist, die ist jetzt im Text neutralisiert. Also bin jetzt von hinten bis vorne dafür. Sicher gibt es immer noch irgendwo, man kann noch etwas, einen Satz umdrehen oder vielleicht sollte diese Erkenntnis noch hinein. Nur im Moment ist das Ding einigermaßen oder wirklich gut kompakt, hat treffende Aussagen und ich meine, ab damit in die Mehrheitsmeinung. Michael? Jo, zum Thema Mehrheitsmeinung, bitte wirk mich ab, wenn es off-topic ist, aber ich hatte ja gebeten, dass wir auch unsere Vorschläge zur Finanzmarktregulierung zur Abstimmung stellen. Liegt das schon in der Abstimmung? Die ist schon beendet. Ups, Entschuldigung. Also wir haben letzte Woche beschlossen, daraus eine Kurzabstimmung zu machen über 2 Tage, weil ja die INI gemeinsames Wahlprogramm schon letzte Woche eingestellt werden musste oder vor ein paar Tagen auf jeden Fall, also vor unserer heutigen Sitzung. Und dort gab es modular die Abstimmung und alle Module, es ist auch auf unserer Mailingliste von mir eingetragen worden, alle Module haben die 2/3-Mehrheit erreicht, wenn auch einige sehr knapp. Aber für dich nochmal, mit dem Schulem hast du wahrscheinlich ab und zu Kontakt. Der durfte nicht mit abstimmen, deswegen musste ich ihn da rausnehmen, weil er nicht AG-Mitglied ist. Also er steht nicht bei uns in der Liste drin. Vielleicht solltest du ihm mal sagen, wenn er sowas machen will, sollte er AG-Mitglied werden. Also das ist durch und dementsprechend ist in die gemeinsames Wahlprogramm ja auch hinterlegt mit Unterstützung der AG-Geldordnung und Finanzpolitik. Ist das so? Also Schulem wollte sich eigentlich schon eintragen, aber wenn das noch nicht der Fall ist, dann helfe ich ihm, dass das auch klar geht. Ja, cool. Und dann teile ihm mit, dass es dann 4 Wochen dauert, bis seine Stimme auch zählt, weil das haben wir ja, das steht ja auch in der GO. Nee, in der GO steht drin, da bin ich ja der Fachmann jetzt, glaube ich, so richtig. Also er muss eingetragen sein, bevor die Abstimmung beginnt. Also es reicht im Prinzip eine Minute vorher. Entschuldigung, mal eine Frage dazu. Ich bin eingetragen mit meinem alten Wiki-Nick, wenn ich mich jetzt einfach umbenenne, das passt, oder? Ja, das ist kein Problem. Das sehe ich dann, ja. Sind wir noch bei dem Top Abstimmungsseite Refinanzierung Schritt für Schritt? Nee, da waren wir noch nie. Wir sind bei Top 1 fix AG Mehrheitsmeinungsvorschlag Sparen und Investitionen. Also Axel ist der Meinung, dass die Diskussionen, die wir letzte Woche geführt haben, da gehörte ich ja mit dazu, ich habe ja auch einige etwas bemängelt, dass das rausgenommen wurde aus diesem Text. Und im Grunde genommen können wir, wenn keiner was dazu noch sagen möchte, die Abstimmung machen, ob das auf die Wiki-Seite soll zur Mehrheitsmeinung, also zur Abstimmung der Mehrheitsmeinung. Keine Wortmeldung mehr zu dem Top? Dann bitte ich euch, in Zeile 77 und 78 euer Votum abzugeben, ob ihr dafür seid, dass wir es im Wiki zur Abstimmung stellen. Und in der Zwischenzeit kopiere ich mal ein bisschen was rum hier. Darf ich mal fragen, wer hat das eingestellt mit diesem Sparen und Investieren? Der Thomas Weiß. Ja. Thomas, hast du dir da die Literatur angeguckt? Nämlich ex post ist es immer so, dass praktisch Investitionen und Sparen gleich groß sind? Nein, habe ich nicht. Da ist im... Ich glaube, wenn du das so verbindest... dann tun wir uns nicht gerade an Gefallen. Es ist so, man kann mathematisch beweisen, dass Sparen und Investitionen ex post immer gleich groß sind. Der Beweis ist auch im Wiki und zwar sehr gut dargestellt. Verstehst du, wenn du Das ist ein sachlicher Zusammenhang. Thomas, die Frage an dich. Du hattest doch hier etwas von Nikolai, einen Beitrag als Grundlage gehabt ursprünglich, richtig? Ja, richtig. Schade, dass Nikolai jetzt heute Abend nicht da ist. Was meinst du zum Einwand von Arne, Axel? Die Überschrift und das Fazit unten, die differieren. Also die Überschrift, man kann jetzt entweder sagen, die Überschrift ist sehr unglücklich oder das Fazit passt nicht zur Überschrift. Das Ding, diese Kürze da drin, die lebt wirklich vom Inhalt, hat sehr wohl Bezug zu Sparen und Investitionen. Aber ich sag mal, das fällt mir eigentlich wenig zu ein. Das Thema Sparen und Investitionen, nur das komplett aufzurollen, würde am Ende viel, viel mehr in Anspruch nehmen. Aber hier sehe ich das Fazit. Nikolai hat die Grundlage gegeben. Thomas hat dann den gesamten Strang gelesen, der in der Mailingliste der dazu geschrieben worden ist, und hat daraus etwas synthetisiert, was jetzt dort zur Abstimmung steht. Dir ist klar, es gibt die sogenannte Investitionsgleichung, da ist I gleich S. Das heißt, wenn du das Sparen auf Null drückst, dann sind die Investitionen gleich Null. Ja, also damit habe ich mich jetzt im Detail nicht auseinandergesetzt. Weiß nicht. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Das kommt ja in dem Text hervor, dass in einem System, wo Sparen gar nicht notwendig ist für eine Kreditvergabe, diese Gleichung durchaus in Frage gestellt werden kann. Okay, einmal, Michael, hattest du dich zu Wort gemeldet? Ja, ich sehe da noch einen Aspekt, der auch bei Piratus kritisch war in seinem Vortrag, was ich auch zwischen Tür und Angel draußen erfahren habe, und zwar, was man mit berücksichtigen muss bei der ganzen Geschichte, sind die Klebrigkeitsfaktoren von Kapital. Denn aufgrund von diesen empirischen Werten wird irgendein Ex-Ante versucht, von den Banken zu berechnen, was sie an kurzfristiger Liquidität und so weiter brauchen, um eben diese Gleichung, dass Sparen gleich Investition ist, dass die das austarieren können und sich da möglichst wenig irren wollen. Das sollte noch an irgendeiner Stelle mit rein. Jetzt habe ich mich zu Wort gemeldet, weil jetzt haben wir nämlich zwei völlig gegenseitige Aussagen. Also Michael sagte gerade, Sparen gleich Investitionen, also S gleich I. Und davor kam die Aussage von, ich glaube von Arne, Investitionen ist gleich Sparen. Das heißt also, S kommt die Investition und dann kommt das Sparen, also I gleich S. Das sehe ich genauso. Und ich denke auch, so wie wir es bis jetzt immer diskutiert haben, ist es auch so, denn wir brauchen kein Sparen, um zu investieren, sondern das Sparen kommt nach dem Investieren, also nach der Kreditaufnahme, und das Ergebnis ist dann eben, dass das Sparen hinterherkommt. Rudi, ich glaube nicht, dass du es so sehen kannst, sondern die Sachen laufen ja immer, immer gleichzeitig ab und die sind dann versetzt etc. Aber ich hatte auch eine Zeit lang gedacht, dass das möglich ist, aber wenn praktisch die Gleichung stimmt, I gleich S, dann kannst du auf dem Sparen so nicht einfach rumhacken. Niemand hackt auf Sparen rum. Also die Frage stellt sich ja immer, dass wir Einwände von einem oder mehreren in der Sitzung hier ernst nehmen, und da Nikolai leider fehlt und auch Patrick, die bestimmt beide dazu auch wertvolle Beiträge leisten könnten, frage ich, ob wir es wirklich schon abstimmen wollen oder ob wir noch einmal im Plenum nächstes Mal eine Diskussion darüber führen wollen mit den anderen beiden und versuchen, dass die da sind. Axel? Patrick und Nikolai haben in der Mailinglist schon Stellung dazu genommen und ihre Gedanken dort mit reingebracht, und was ich ja gesehen habe, Thomas hat die sehr wohl berücksichtigt da drin. Die Gleichung I gleich S, die taucht in dem ganzen Text überhaupt nicht auf. Ich frage mich, ob wir vom gleichen Text reden. Thomas? Thomas? Hört man mich? Ja. Okay, also ich meine, das sind jetzt wieder zwei Vorschläge, die wieder ein bisschen in eine andere Richtung gehen, und die, sage ich mal, weiten das Thema wieder extrem auf. Und ich meine, ich finde es gut, dass man das langfristig mit einarbeitet, aber ich glaube, dass schon der Text jetzt, sage ich mal, für Außenstehende, die sich nicht viel mit Geldsystem beschäftigen, schon eine enorme Hilfe ist. Und Ja, ich weiß nicht. Ich meine, so eine Diskussion, die kann schon noch ein paar Wochen dauern, gerade weil auch Nikolai zum Beispiel zurzeit relativ wenig da ist. Und also deswegen würde ich jetzt vorschlagen, dass wir mal den Antrag schon abstimmen und dann den gegebenenfalls dann erweitern oder überarbeiten später noch. Ich habe hier einen Wiki-Absatz eingehauen, wo das beschrieben wird. Aber es gibt da einen mathematischen Beweis dazu. Also ich bin soweit zufriedengestellt, wenn Patrick und Nikolai da an dem Mail-Verfahren beteiligt waren und da zugestimmt haben, dann sehe ich, dass da wirklich dann es erstmal abgestimmt werden kann und wir die Korrekturen danach machen können. Oder möchte jetzt noch jemand seine Abstimmungsverhalten jetzt ändern aufgrund des Einwandes von AMT und von Arne? Der kann das ja jetzt noch machen. Nee, ich möchte nicht ändern, aber ich wundere, wann hast du denn diesen Absatz da eingefügt, Thomas? Welchen Absatz? Ja, der jetzt im Wiki ab Zeile 81 steht, im Pad ab Zeile 81 steht. Den hab ich reingehauen. Ja, aber der steht ja jetzt im Wikitext drin. Ich kann mich nicht erinnern, den vorher gelesen zu haben. Ist der neu? Glaube ich nicht. Ich persönlich bin der Meinung, ich sehe da auch noch ein bisschen einen Widerspruch. Aber auf der anderen Seite, da ich jemand bin, der mathematikaffin ist, der macht sich dann doch ein paar Gedanken, wenn man das so sauber mathematisch beweisen kann. Ja, ich suche den jetzt übrigens noch in dem Wikitext. Ich meine, wo hast du den denn her? Der ist aus einem anderen. Eine Sekunde. Woanders, Rudi, woanders. Ja, das ist ja schlecht. Wir können ja nicht über etwas diskutieren, was gar nicht zur Abstimmung steht. Können tun wir alles. Der darf jetzt nicht mehr verändert werden. Was ich verstanden habe, da was das so ein bisschen fetter vorgehoben ist, das hat eine Satzumbau, Umstellung oder Veränderung in der Formulierung erfahren. Aber ich habe das jetzt gelesen und muss sagen, das passt. Und jetzt habe ich es neu geladen. Wo Arne auch ist, Arne ist voll auf dem Geldsystem mit fester Geldmenge. Und was hier in diesem Text versenkt ist, bezieht sich sehr, sehr stark auf so, wie es heute ist. Was nicht heißt, dass es in Zukunft auch in Zukunft noch so ist. Aber zumindest ist das erstmal das, was heute Sache ist. Also ich habe hier noch ein Verständnisproblem im Moment. Also Arne hat in Zeile 82 einen Text reingestellt. Der steht nicht in dem, was zur Abstimmung steht, sondern das ist etwas, was du zur Diskussion stellen willst im Moment, ja? Nein, ich hatte den Thomas gefragt, ob er seinen Artikel mit dem abgestimmt hat, was in der Volkswirtschaftslehre zu diesem Thema diskutiert wird. Damit wir da nicht irgendwas schreiben, was vielleicht sich so nicht halten lässt. Und ich hatte dann jetzt gerade aus dem Wikipedia einen Absatz reingehackt. Die Stelle seht ihr ja. Ich habe den Link auch dazu gepackt. Könnte man den Text von dir, Arne, nach unten tun? Weil so stimmen wir den formal jetzt mit ab. Ah, Entschuldigung. Ja, natürlich. Ich wollte es nur auch zu bedenken geben. Ich kopiere den Satz. Wenn ein Staatschef makroökonomisch ist eine dauerhaft positive Sparquote schädlich, dann sagst du, wenn diese Gleichung stimmt, makroökonomisch ist eine dauerhafte positive Investitionsquote schädlich, weil Investitionen gleich Sparen ist. Und da bin ich mir nicht sicher, ob wir das so sehen. Also Arne, was du hier machst, ist, du sagst, das, was die Volkswirtschaftslehre ist und wie sie heute in den Büchern steht und in Wikipedia und im Lexikon, ist die absolute Wahrheit. Und sie gilt immer und unverrückt. Aber genau das ist nicht der Fall. Denn wenn das so wäre, dann brauchen wir überhaupt nicht mehr diskutieren. Dann können wir jetzt gleich einpacken. Weil es ist alles Wahrheit, was da irgendwo in irgendeiner Lehre steht. So, und dieser ganze Artikel, Arne, hast du den denn überhaupt gelesen? Ich frage mich wirklich, ob du den gelesen hast, weil du redest von etwas, was ich nicht finde. Ich habe den Artikel jetzt gerade gelesen. Axel, ich bin ja einer derjenigen, der immer die klassische Volkswirtschaftslehre immer sehr kritisch betrachtet. Nur der Punkt ist der, wenn du zu bestimmten Punkten kommst, dann musst du natürlich auch eine Erklärung haben zur klassischen Ökonomie. Das heißt, du musst dann sagen, wo im Grunde genommen, warum zum Beispiel eine Gleichung nicht gilt. Das kannst du nicht einfach so wegschnicken, sondern praktisch alle, die das gewissermaßen gelesen haben etc., die werden dann sagen, die ticken nicht ganz sauber. Und dann ist es erforderlich, dass in einem solchen Artikel drin steht, okay, der Beweis, der in der klassischen Volkswirtschaftslehre gemacht wird, ist falsch. Und gerade der Thomas, den habe ich als einen exzellenten Mathematiker kennengelernt, für den müsste das dann eigentlich ein Klack sein. Ich weiß nicht, was das hier alles mit Mathematik zu tun hat, aber überhaupt nicht. Ich sehe vor allen Dingen noch nicht den Widerspruch. Ich sehe nicht den Widerspruch in dem Artikel, den wir jetzt abstimmen wollen, also den unseren Wiki-Artikel und dem, was du hier reingepostet hast aus Wikipedia. Ja, der Wikipedia-Anteil, der ist überhaupt nicht Bestandteil des Artikels. Der Artikel, also überhaupt nicht. Ja, ich sehe auch nicht, dass das irgendwie völlig miteinander gegensätzliche Positionen sind. In dem, was Arne gerade gepostet hat, steht drin, dass die Investitionen genauso groß sein müssen wie die Ersparnisse. Logisch sagen wir ja auch, wir müssen ja die Ersparnisse müssen wir wieder auffüllen. Ne? Es müssen also wieder Verschuldungen entstehen und das sind dann die Investitionen. Und die Höhe der Ersparnis wird also von der Investition bestimmt. Naja, okay, da könnte man jetzt natürlich wieder argumentieren, nee, andersrum. Die Höhe der Investition wird von der Ersparnis bestimmt. Okay, das wäre dann der Widerspruch. Der Widerspruch ist schon eklatant. Wenn du ein Fazit ziehst, makroökonomisch ist eine dauerhafte positive Sparquote schädlich. Das ist natürlich schon eine starke Aussage. Und das ist implizit. Bedeutet das, dass du gleichzeitig sagst, aufgrund der Gleichung I gleich S, makroökonomisch ist eine dauerhafte positive Investitionsquote schädlich. Und spätestens da würde mancher Volkswirt stutzen. Nein, das ist nicht die Aussage, Arne. Die Aussage ist, makroökonomisch ist eine positive Sparquote schädlich, solange sie nicht wieder aufgefüllt wird. Ja, und das ist das eine. Und das andere ist, makroökonomisch bedeutet eine positive Sparquote eine permanente Aufschuldung. Das gehört zusammen. Investieren kann man auch aus Abschreibungen heraus. Und das ist das, was der Jörg Buschbeck Guthabenkrise aus den volkswirtschaftlichen statistischen Zahlen in der Zwischenzeit sauber ermittelt hat. Dass die Investitionen von heute aus den Abschreibungen stattfinden. Also aus den Finanzmitteln. Und das ist genauso richtig. Man braucht wirklich keine Sparquote und Wirtschafts-Nullwachstum ist kein Stillstand, auch wenn das die klassische Volkswirtschaftslehre überall verbreitet. Thomas, du bist Mathematiker. Siehst du es so, wie ich sag, oder siehst du es ganz anders? Naja, ich meine, also mathematischer Beweis heißt ja nicht, dass es dann eine unumstößliche Wahrheit ist. Ich meine, ich könnte mich natürlich jetzt da reinlesen und das sehen, wo da eventuell ein Fehler ist in diesem Beweis. Aber ja, ich weiß nicht, ob das jetzt an der Stelle schon. Also das machen die Ökonomen am laufenden Band. Sie stellen eine These in den Raum, sagen, dazu ist das entspricht dieser mathematischen Formel. Dann fangen sie an herumzurechnen und beweisen dann mit der mathematischen Formel ihre eigene These. Das ist ganz fantastisch. Das ist nun mal die Natur von Mathematik. Ich stelle eine Behauptung auf und kann dann mit diesem ganzen Rechenwesen am Ende wieder die Behauptung herauskriegen. Das ist aber kein Beweis, das ist eine Tautologie. Und das ist typisch für Ökonomen. Die verstecken sich hinter einer Mathematik. Hallo, komm, nee, das, so geht's nicht. Also dann, im Moment waren es nur zwei, aber wenn jetzt mehr als zwei kommen, dann brauchen wir wieder die Wortmeldung. Ja, ich finde jetzt auch diesen Zweierdialog nicht mehr sehr zielführend. Ich bleibe bei meinem Einwand. Ob wir, wie gesagt, unser Abstimmungsverhalten beibehalten oder ob wir den Nikolai und den Patrick nochmal anhören wollen. Die haben zwar an der Debatte teilgenommen. Axel, hast du zu Recht gesagt. Nikolai ist auch Doktor der Mathematik, der hat den Text ursprünglich konzipiert. Wenn die beiden keinen Einspruch dagegen hätten, dann würde ich sagen, dann ist der Einwand von Arne erstmal nicht stichhaltig. Falls sie ihm aber folgen, müssten wir eine Neupositionierung machen. Ich denke, die meisten hier sind nicht in der Lage, also ich sehe mich dazu nicht in der Lage, das vollständig entscheiden zu können. Nervi? Ja, ich würde sagen, nur weil zwei Größen irgendwie gleich groß sind, heißt das ja nicht, dass sie zwanghaft aneinander gekoppelt sind. Es kann auch sein, dass beide einfach steigen. Und wir wissen doch, wenn wir in der Bank kein Ersparnis brauchen, um zu investieren, dann bedeutet das doch nur, wenn wir mehr investieren, dass beide Größen steigen. Okay, ich habe nochmal von meiner Seite aus einen letzten Einwand gegen Arne. Also es geht dir offensichtlich um diesen Satz im Fazit, makroökonomisch ist eine dauerhaft positive Sparquote schädlich, also wenn ich dich richtig verstanden habe, du kannst sonst gleich noch was dazu sagen. Ich aus meiner Sicht sehe das so, wenn dann eben nicht durch Neuinvestitionen, das heißt durch Verschuldung, diese Sparquote ausgeglichen wird, dann ist das so, dann ist das Fakt. Also man stelle sich nur vor, es gibt null Investitionen mehr und es wird nur noch gespart. Dann bricht unsere Wirtschaft zusammen. Ich hab den Beweiszusammenhang von Ersparnisinvestitionen. Es ist ein ganz einfacher Beweis, der steht, den Link habe ich reingeguckt. Meine Bitte oder Anregung ist, einfach sich mal 2 Minuten den Beweis anzugucken. Da kommt man mit ganz normaler Mathematik, da braucht man gar nicht Mathematik studiert haben, da kommt man zurecht und dann kann man sehen, wie der Zusammenhang ist. Wenn ich jetzt formalfoodtechnisch unterwegs bin in Zeile 84, gibt es eine klare Mehrheit, niemand ist dagegen, dann können wir dieses doch jetzt abstimmen und derjenige, der dagegen ist, stimmt dann im Wiki ab dagegen oder bringt dann was anderes vor, was dieses Abstimmungsergebnis, was wir jetzt diese Woche machen, dann wieder korrigiert, falls da ein Fehler sein sollte. Und dann können wir mit Top 2 weitermachen. Nervi, vorher nochmal. Arne, der Fehler liegt in dem Beweis liegt darin, dass schon von vornherein weniger Größen angegeben wurden, als überhaupt da sind. Wenn du sagst, a plus b ist gleich 0, dann folgt daraus, dass a gleich minus b ist. Wenn du aber sagst, a plus b plus c ist gleich 0, dann folgt aus a nicht mehr die Größe von b. Das ist der Fehler. Wollen wir bitte nicht... Über Formeln reden jetzt. Hast du dir den Link angeguckt? Hast du dir den Link angeguckt, Nervi? Ich habe es mir jetzt nur kurz überflogen, aber für mich sieht das so aus, als wurde von vornherein einfach nur eine begrenzte Anzahl von Größen angegeben und wenn sozusagen nur 2 Größen da sind und die eine sinkt, muss die andere steigen. So ein Argument ist das. Wenn du aber sozusagen eh schon begrenzte Anzahl von Größen einbringst, dann hast du diese Gleichung. Aber wenn wir sozusagen das Banksystem noch sozusagen eine Bank hinzufügen in dieses System, dann kannst du dir einfach durch so Bilanzverlängerung Kredite erzeugen und so weiter. Und dann brauchst du nicht vorher Erspartes, um zu investieren. Das ist der Punkt. Du hast einfach eine Größe mehr rein und zack, ist die Gleichung falsch. Murphy, du bist doch auch Mathematiker. Guck dir doch einfach mal den Link an. Da ist es. Okay, aber wir können die Diskussion dann ruhig beenden. Also ich sagte auf jeden Fall, dass das im Grunde eine falsche mathematische Herleitung ist, weil im Voraus mit zu wenig Größen gehandelt wurde. Und okay, Arne hat recht, genau das ist das, was die Wirtschaftswissenschaftler ständig tun. Also ich würde auch ganz gerne vorschlagen, dass wir die Diskussion beenden hierzu. Und mein Vorschlag wäre, wir stimmen jetzt ab. Und wenn es dann positiv ist, geht es dann in die Wiki-Abstimmung. Und wenn die auch positiv ist, dann kann ja gerne 1-2 Wochen später jemand einen Antrag stellen, das zu ändern und unseren Wiki-Eintrag zu ändern. Wir arbeiten ja nun schon seit über einem Jahr so, dass wir uns ständig weiterentwickeln. Und es kann ja auch mal ruhig, wenn tatsächlich eine Kleinigkeit nicht korrekt ist, erstmal eine Zeit lang im Wiki stehen und es anschließend dann korrigiert werden. Aber im Moment sehe ich es so, dass diese Seite... Ja gut, meine persönliche Meinung lasse ich jetzt mal raus. Wollt ihr jetzt wirklich noch was dazu sagen, Nervi und Disadjusted, oder wollen wir jetzt abstimmen? Ich wurde schon genannt, ich kann es nicht streichen. Ja, also ich wollte eigentlich nur noch sagen, dass Sparen ja, also wenn ein Kredit vergeben wird, dann muss da ja eine Sicherheit für geliefert werden. Und in dem Fall wurde da ja bereits eine Sicherheit angespart, ob das jetzt monetär oder ein realwirtschaftliches Gut ist, sei mal dahingestellt. Also ich würde das halt nicht so vereinfachen, das will ich damit sagen. Paul wollte noch was sagen. Ja, also man sollte immer, da gebe ich nervig recht, immer Vorsicht haben vor den Axiomen. Ich verweise auch auf Sarah Wagenknecht, die ja jetzt ihren Doktortitel bekommen hat, auch gestern Abend in der Sendung. Sie sagt ja auch, gerade in der Volkswirtschaft geht man von falschen mathematischen Bedingungen manches Mal aus und das wird dann eben versucht, auf Teufel komm raus, irgendwie dann zurechtzubiegen. Nur eben halt die Grund, was ja ein Axiom ist, die Grundvoraussetzung stimmt dann oft nicht. Also insofern glaube ich, bin ich jetzt kompatibel zu Nervis Meinung und falls das nicht stimmen sollte, kann man es ja auch immer, was du ja gerade gesagt hast, Rudi, auch im Nachhinein kann. Okay, dann schlage ich vor, dass wir jetzt unsere Abstimmung hier zu Ende führen. Nochmal der Hinweis, Enthaltung brauchen wir nicht. Also wer sich enthalten will, stimmt halt einfach nicht ab. Das muss nicht extra vermerkt werden. Ich zähle einfach mal runter. Ihr habt jetzt noch 10 Sekunden Zeit, euer Plus 1 dahin zu setzen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Damit haben wir jetzt ein Abstimmungsergebnis. Mit diesem Abstimmungsergebnis gebe ich das morgen ins Wiki zur Abstimmung. Arne, deine Einwände sind gehört worden. So, kommen wir zu Top 2. Stellungnahme zum Wahlerfolg Beppe Grillos. Das war von Andreas, glaube ich. Ist von mir, ja. Möchtest du was dazu sagen? Im Grunde steht alles da drin, was ich sagen möchte. Ich würde vorschlagen, ihr fangt an zu kritisieren oder zu befürworten und ich nehme dann Stellung. Wortmeldungen dazu? Solange es keine Wortmeldung im Pad gibt, sage ich was dazu. Ich habe es in Zeile 105 drunter geschrieben. Ich würde vorschlagen, sowas als Blog-Eintrag zu machen. Wäre für mich auch eine Möglichkeit. Ich hatte allerdings die Intention, damit ein bisschen Aufmerksamkeit im Grunde genommen auf uns zu ziehen und die Sache schon ein bisschen, will nicht sagen reißerisch, aber ein bisschen, schon ein bisschen kontrovers diskutieren und auch diskutieren lassen. Matthias? Ja, also ich habe das sofort begrüßt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe, dass er versucht hat, über eine E-Mail in Kontakt zu der Cinque Stelle-Bewegung zu kommen in Italien, weil ich habe das ebenfalls als einen historischen Moment erlebt. Wir sollten uns natürlich noch ein bisschen klarer werden, noch ein bisschen mehr Background-Informationen sammeln. Ich weiß nicht, in welchem Umfang du das schon gemacht hast, Andreas. Patrick hat ja auch sofort das positiv begleitet. Vielleicht nochmal die Ausführung, ja, Aufmerksamkeit erzeugen, indem wir uns als AG mit denen in den Kontakt bringen und versuchen, Gemeinsamkeiten herauszufinden und das dann öffentlich machen. Ist das dein Hauptanliegen? Ja, eigentlich schon, ja. Piratos? Okay. Gleich, diesen Text habe ich eben mal überflogen, den müsste man natürlich dann noch überarbeiten und wie gesagt, die genauen Forderungen, gerade auch in unseren Bereichen, die wir hier behandeln, versuchen zu überprüfen. Das muss wahrscheinlich erst noch geschehen, oder? Ich würde zustimmen, das machen zu lassen, ja. Also er muss nicht sofort so rausgehen, ich wollte das anstoßen, ja. So, jetzt denke ich, könnte ich, oder? Ja. Gut. Also ich bin dagegen, dass wir mit dieser AG-Meinung in Anführungszeichen an die Presse gehen. Ich empfinde das so ein bisschen trittbretthaft, wenn wir uns jetzt hier mit dem Grillo so verbandeln. Nur weil er auch für ein BGE ist, dürfen wir uns nicht an eine Person so ketten, finde ich. Unnötig. Es hat was mit Selbstwertsuche zu tun, finde ich. Und deshalb würde ich es ablehnen. Als Blogbeitrag finde ich es durchaus gut. Darf ich gleich drauf antworten? Ja. Also das, wie ich es beschrieben habe, dass wir einfach versuchen sollten, uns mit dem Populismus zu beschäftigen, wäre das, so wie ich es mir vorgestellt habe, eben ein Ansatz, das auch gleich zu tun und die Sache durchaus auch populistisch anzugehen und uns nicht nur mit als Person sozusagen zu identifizieren, sondern mit dieser ganzen Bewegung, die ja auch nicht nur für BGE steht, sondern die auch tatsächlich das Geldsystem kritisiert, die praktisch Aussagen vorweggreift, die wir wahrscheinlich noch machen werden. Und ich würde das auch durchaus ein bisschen naiv nach außen tragen und uns erstmal scheinbar angreifbar machen. Und dann im Nachhinein, wenn man drauf rumhackt, praktisch zu zeigen, dass die Sache doch stichhaltig ist. Und ich finde, die Intention, die Gemeinsamkeiten herauszuarbeiten, hat auch eine gewisse Aktualität, weil eben die Wahl noch nicht so lange her ist. Und ich glaube schon, dass das für einen gewissen Wirbel sorgen kann. Aber können wir das gebrauchen? Kurz nur als noch ein Replik? Ich finde ja. Weil das auch auf andere Themen, die wir gerade... Also ich meine jetzt die AG, nicht die Partei. Also kann die AG Geldordnung das gebrauchen, dass plötzlich ein medialer Wirbel außerhalb der Piratenpartei um sie entsteht? Besonders wenn wir uns hier mit so einem Populisten koppeln. Am besten, ich würde vorschlagen, wir holen ein Meinungsbild ein. Darf ich noch mal was dazu sagen? Ich habe mal halt, so eine halt, ja, Wortmeldung. Nee, Arne, bitte Wortmeldungspad. Gut, wenn Piratos und Andreas mit dem Zwiegespräch kurz zu Ende sind, also das, was Piratos gesagt hat, würde ich auch noch mal was sagen. Also grundsätzlich würde ich gerne mal was sagen wollen. Ich finde es toll, wenn AG-Mitglieder aus Eigeninitiative etwas starten. Was ich dann aber nicht so gut finde, ist, wenn dann sofort der AG-Name mit auftaucht. Ich habe das gelesen, was du auf der Mailingliste geschrieben hast, dass du eben Kontakt aufgenommen hast nach Italien und dort eben auch erwähnt hast, dass du Mitglied der AG Geldordnung und Finanzpolitik bist und so weiter. Und das finde ich persönlich nicht mehr ganz so gut. Jedenfalls nicht, bevor wir hier im Plenum darüber gesprochen haben. Wie gesagt, ich finde es super, wenn sich einzelne AG-Mitglieder engagieren und auch außerhalb irgendwas anstoßen. Aber ich würde es besser finden, wenn man das vorher hier im Mittwochsmammel anspricht, dass man entweder schon den Kontakt hat und was denn die AG dazu meint, wenn man da gemeinsam mit auftritt. Das wäre sicherlich vorteilhaft. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Also meine Meinung, wie man zukünftig mit solchen Sachen umgehen sollte. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, so ähnlich wie Piratos es gesagt hat, ich sehe es nicht gut oder ich sehe es nicht als vernünftig an, als AG plötzlich in eine öffentliche Diskussion zu kommen, die uns eher schaden könnte. Ich finde den Ansatz, den du verfolgst, interessant, aber ich habe eher Angst davor, dass uns das wirklich nach hinten wirft und wir sind gerade dabei, richtig nach vorne zu kommen. Also der Kontakt ist gut und auch Diskussionen sind gut, aber wir sollten auf gar keinen Fall eine Pressemitteilung machen. Das wird sowieso wieder dann Diskussionen in der Partei geben, wenn wir eine Pressemitteilung machen. Außerdem haben wir drei AG-Sprecher. Also auch mit denen könnte man sich ja mal abstimmen und mal Kontakt aufnehmen, bevor man etwas macht. Auch das wäre noch ein Hinweis. Der nächste Punkt, den ich sagen wollte, für eine Pressemitteilung wäre dieser Text definitiv zu lang. Und der vierte Punkt ist wieder meine Wiederholung vom Blog-Eintrag, würde ich das sehr, sehr begrüßen. Das passt. Da gehört das hin und zu nichts anderem. Als nächstes hat sich der Paul zu Wort gemeldet. Habt ihr ein eigenes Pad? Ich möchte dir und Piratus ja, Pad zur Wortmeldungsliste. Also ich wollte nur sagen, ich möchte dir, Rudi, und auch Piratus da in der Tendenz recht geben. Ich finde auch, wir kennen Beppo Grillo viel zu wenig, auch wer dahin steckt und so weiter und so fort. Und jetzt da jetzt so eine direkt rauszulehnen, dass wir da jetzt offiziellen Kontakte haben, was ja noch nicht stimmt und so weiter, das wäre falsch. Ich finde schon richtig, dass eine Einzelperson auch sagen kann, das hat er auch mal gesagt, auch Matthias, das sagt, okay, ich gehöre da die Geldordnung Finanzpolitik an und so weiter oder bin da auch tätig und so weiter. Das ist ja keine Lüge, das ist die Wahrheit und wir sind ja für Transparenz. So, aber auf der anderen Seite, dass man natürlich dann auch sehr, sehr vorsichtig sein sollte, um zu sagen, ja, also die AG Geldordnung und Finanzpolitik, die wollte allgemein so haben, dass wir da Kontakt aufnehmen, das stimmt ja so nicht. Also sollte man sich ja dann vorher konsultieren, hier in der AG und so weiter, wie man das eben anpackt. So ein Thema oder solche Bündnisse oder wie auch immer. Also Kontakt ja, aber eben halt auch mit Absprache. Und im Moment würde ich einfach auch sagen, das Thema Beppe Grillo ist viel zu heiß, dass wir uns hier da vielleicht auch einige Tore für die Zukunft, ich sag mal, verschränken und das wäre schlecht. Matthias? Also ich weiß nicht, wo ihr hin wollt. Piratus und du, Rudi. Ich sehe das als einen historischen Moment an, diese Wahlen, und diese Bewegung ist mehr als ein Populist, der da vorne steht und irgendwie nicht in das Konzept einer Piratenpartei passt. Ist genau das Gegenteil. Wenn man das mal sieht, er hat ohne die Massenmedien operiert. Genau, nur im Internet, ist sehr dezentral organisiert. Wir müssen natürlich ein paar Sachen vielleicht analysieren, wo Gefahren noch stehen könnten und so weiter. Aber ich habe schon ein paar Analysen gemacht und ich sehe große Übereinstimmungspotenziale. Und außerdem vor dem Hintergrund der derzeitigen Euro-Krise ist es ein Gebot der Stunde, sich mit den Kräften versuchen, in Verbindung zu setzen, die in einem anderen Land die richtigen Sachen in einem Wahlkampf gesagt haben und dann auch noch einen großen Erfolg bekommen haben, während wir gegen 2% tendieren im Augenblick. Also ich bin da bereit, bis zum gewissen Maße hier wissenschaftliche Grundlagenarbeit mal ein Stück in die zweite Reihe zu gehen und uns wieder etwas stärker als Bewegung aufzusehen, weil das hat er auf jeden Fall in Italien erreicht. Das ist mehr eine Bewegung gewesen, die jetzt halt einen überragenden Erfolg als Partei auch errungen hat. So stelle ich mir das eigentlich in Deutschland auch vor. In Italien war das sicherlich leichter bei den Rahmenbedingungen, die dort geherrscht haben, während wir eine Mutter da oben haben, die Deutschen ja scheinbar anzuhimmeln zu beginnen. Wenn wir so weitermachen, bekommen wir im September wieder eine bürgerliche Koalition und das können wir ja wirklich nicht wollen. Also müssen wir da irgendwie Öffentlichkeit erreichen, dann massiv in die Offensive kommen und diese Zurückhaltung verstehe ich nicht. Arne? Ja, ich habe an irgendeiner Stelle, die ich jetzt gerade nicht finde, habe ich einen Hinweis auf diesen Papier-Krilog gesehen und habe gedacht, das kann doch nicht wahr sein, weil ich auch geprägt war von den Medien und den Papillo für einen Clown oder für irgendwas. Dann habe ich mir so ein Interview mit ihm reingezogen und das mit Untertitel waren und war dann völlig überrascht, dass der Typ ganz anders rübergekommen ist, als er in den Medien dargestellt hat. Ich habe den Eindruck gehabt, der könnte wirklich bei uns sein. Das, was der vertreten hat, nur ein Beispiel, dem würden durch die 20% 100 Millionen Wahlkampfhilfe zustehen, was er abgelehnt hat, weil er sagt, das ist nicht richtig. Der Typ ist sehr, sehr unorthodox. Und aber was er vertritt, das sind Meinungen, die man hier bei uns genauso hören. Cosmic? Ja, ich möchte auch Matthias und Arne beipflichten und ich will einfach nochmal grundsätzlich zu bedenken geben, dass wir mit dieser ständigen Vorsicht und uns, also Übervorsicht, uns echt selber das Grab schaufeln. Ich meine, warum sind wir denn bei 2%? Weil wir uns einfach nichts trauen. Warum kriegen wir denn die Protestwähler nicht mehr? Warum wollen die uns nicht mehr? Weil wir einfach Weicheier sind, ja. Also ich möchte einfach mal dafür plädieren, verdammt nochmal, Leute, seid mutig, hier geht echt ein Schiff vor die Wand. Wir wollen hier mit unserer Partei irgendwie versuchen, da was zu reißen und wir verhalten uns irgendwie viel zu unterwürfig, untertänigst. Ich meine, was ist denn los? Also klar kann man den anschreiben, klar können wir das machen. Und warum denn nicht? Immer diese Angst. Ich halte es echt nicht aus, ey Leute. Machen, machen, machen. Also ich bin voll dafür. Und ich habe dieses Interview, was Arne angesprochen hat, auch gesehen. Sehr, sehr interessant. Und ich würde fast vorschlagen, wenn wir noch irgendjemanden kriegen, vielleicht kann uns der AMT helfen, der Übersetzer ist, dann würde ich den Grillo in den Mumble einladen. Klarer Fall. Stimmbürger. Dieses Video habe ich eingetragen, Zeile 117 und 118, damit sich das jeder anschauen kann. Ich würde den Antragsteller bitten, die Abstimmung zurückzuziehen, weil das mit in die Presse gehen gar nicht geht. Deshalb würde ich dagegen stimmen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, dieser Text wäre jetzt selber für unseren Blog wahrscheinlich zu lang. Dann, so wie Piratus das sagt, stimme ich dem Piratus zu. Ich würde diesen Artikel so umschreiben oder an deiner Stelle so umschreiben, dass er für uns als AG in Sinn gibt, wie wir unsere AG rüberbringen können. Zum Beispiel, wenn sich dieses vereinbaren lässt. Aber so geht's nicht. Ich verstehe auch Cosmic, aber das können wir mit unseren eigenen Texten da dazu brauchen wir den Grillo nicht, auch wenn ich den Grillo jetzt nicht abwerte und als Populist halte. Trotzdem würde ich jetzt nicht dieses Gespräch suchen, weil diese Kompetenz haben wir selber. Wischer? Ich würde es auch gerne als Blog-Eintrag haben, würde aber den Text gerne noch ein bisschen überarbeiten. Andi? Also ich würde gerne eine wichtige Frage in den Raum stellen. Was glauben alle hier, warum Beppe Grillo so große Erfolge hat und warum die Piraten so keine Erfolge haben? Das ist erstmal eine starke Implikation, dass er irgendwas richtig macht und wir irgendwas falsch. Und ich bin recht froh, dass das schon angesprochen wurde, dass man manchmal einfach ein bisschen Mut haben muss und aufstehen. Denn ich denke, genau darum geht's, dass wir jetzt diesen Moment nicht verpassen. Manchmal muss man einfach den richtigen Moment packen, wenn er kommt, und es ist einen Moment später einfach schon vorbei. Und dieses Schiff fährt gerade, wie gesagt wurde, das ist genau unser Schiff, und da jetzt nicht aufzuspringen, das kann eigentlich nur ein großer Fehler aus Feigheit sein, meiner Meinung nach. Okay, da habe ich mich zu Wort gemeldet. Ich nehme auch direkt Bezug auf dich, Andi, und auch auf Cosmic. Das mag ja alles richtig sein, aber trifft nicht auf unsere AG zu. Also was ihr alles sagt, betrifft die Piratenpartei. Man kann ja zum Beispiel einen Blog-Eintrag machen und das dann auch in der Piratenpartei verbreiten und sagen, hier, das ist was Interessantes. Warum der Grillo jetzt bei dieser Wahl so viel Prozente bekommen hat, wir hatten auch mal als Piraten, ich glaube, 17% in der Spitze und ist wieder runtergefallen. Das gleiche kann mit Grillo auch passieren. Also ich sehe das nicht so. Und ich sehe einfach die Gefahr, wenn wir als AG uns hier so nach außen bewegen und sagen, hier, das ist das, das ist toll und das sehen wir alles genauso. Und die Idee der AG ist eigentlich eine andere. Wir wollen uns eigentlich mit anderen Themen beschäftigen und die in die Partei tragen. Und deswegen bin ich immer noch dafür, gerne als Blogbeitrag, habe ich überhaupt kein Problem mit. Da steht dann ja auch ein Name drüber, also eine Meinung. Und in einem Blog, ist ja ein Blog, wo jeder was reinschreiben kann, ist das auch völlig in Ordnung. Aber ich würde niemals sagen, also jetzt aus meiner Sicht, dass wir dort eine Pressemitteilung oder in welcher Form wir das auch immer dann machen könnten oder der Piratenpartei vorschlagen, also dem Vorstand und der SG Presse vorschlagen, wir möchten gerne Pressemitteilung rausgeben, bin ich absolut dagegen. Das hat nichts mit unserer Arbeit zu tun. Axel? Der Grillo. Ich glaube, das ist ein Kabarettist, ne? So. Und ich muss sagen, ich stimme Matthias seiner Rede und seiner Aussage zu. Was hat denn der gemacht? Der hat einfach angeprangert. Der hat gesagt, was ist alles nicht in Ordnung? Und dann sagt er doch auch am Ende dazu, das ist das Ergebnis der bis heute stattgefundenen Politik. So, nun denke ich mal, nun spinne ich mal und sag, da kommen mit einmal der Schramm und der Priol und der Pispas und dieser Klavierspieler Retas und der Barwasser an, machen so etwas wie der Grillo, treten als politische Partei an und was machen die? Die machen am Ende genau das Gleiche. Die sagen, das ist nicht in Ordnung, diesen Zustand haben wir heute, das ist alles das Ergebnis der heutigen Politik, das muss auf den Tisch, das muss neu untersucht werden und es muss anders gemacht werden, weil weitermachen führt nur immer weiter in diesen Mist hinein. So, und das ist auch etwas, was nachher auf die Wahlplakate muss. Nun zur Rolle der AG. Man kann das in Frage stellen und man muss das in Frage stellen und man muss das anprangern. Und die Rolle der AG ist, dieses mit Inhalten und Fleisch zu füllen, die Analyse zu betreiben und Lösungsalternativen, wenn wir schon keine direkte Lösung haben, dann zumindest Lösungswege aufzuzeigen. Die sind dann, die lauten halt anders. Und dann wird ein Schuh draus. Aber das, was der Grillo gemacht hat, ist, so sehe ich das, ist, er hat sich hingestellt und gesagt, hier ist was nicht in Ordnung. So, und das muss jetzt neu gemacht werden. Michael? Ich stimme mit Axel überein. Ich sehe auch, dass grundsätzlich die Idee sehr gut ist, das schon mal gleich vorab in einem Blogbeitrag darzustellen, dass wir auch sagen, hey, das sind ganz wichtige Punkte, die er anprangert. Die treffen bei uns so, so und so auch zu. Wir stehen hinter den Aussagen, wir setzen uns für die gleiche gegen die schlechte Politik der Vergangenheit ein und wir versuchen eben nicht den Herrschaftsanspruch der jetzigen Parteien durch einen neuen Herrschaftsanspruch der Parteien zu ersetzen, sondern wir wollen einen neuen Weg gehen, die Bürger möglichst viel Mitbeteiligung haben. Und da Beppe Grillo einzuladen, um eine Diskussion zu führen, das halte ich prinzipiell für eine gute Idee, aber ich weiß nicht, inwieweit da jetzt an der Stelle Presse schon hilfreich ist. Ich glaube, das kann man durchaus planen. Ich kann da auch gerne Dolmetscher mit beibringen, das ist durchaus möglich. Aber überlegt euch gut, wie wir das am schlauesten aufziehen, dass wir dann eine möglichst breite Wirkung nach außen und auch nach innen in die Partei kriegen. Piratos? Ja, ich wollte noch was zu Cosmic sagen, weil er da Sorge hat, dass wir nicht nach außen gehen. Ich habe überhaupt kein Problem damit, mit Inhalten nach außen zu gehen. Ich mache das die ganze Zeit und Wissen und so weiter. Aber es ist totaler Quatsch, sich mit irgendeiner Galionsfigur auch noch, also von einer anderen Partei in einem anderen Land zu schmücken und irgendwie damit eine Verbindung zu uns nach außen hin darzustellen. Das ist Quatsch. Dann lass uns doch lieber die Themen, die er benutzt, einfach selber aufgreifen und als unsere AG-Meinung nach außen tragen. Das ist viel mehr schlauer aus meiner Sicht und macht viel mehr Image für die Piratenpartei, als wenn wir so ein MeToo sind, ja, wenn wir uns hinten dranhängen und von den 25%, die der erreicht hat, träumen und deshalb uns da ein bisschen was abholen wollen. Das ist, wie gesagt, image-schädlich aus meiner Sicht und deshalb wäre ich dagegen, so nach außen zu treten. Im Übrigen, er vertritt eine Einzelmeinung, also seine Meinung. Das ist was ganz anderes, als wenn wir als AG eine Meinung vertreten oder wenn die Partei eine Meinung vertritt. Das sollten den Leuten, die da ja so zentralistische Gedanken haben, bedenken. Paul? Ja, also irgendwie möchte ich Piratus unterstützen, aber allerdings auch Cosmic. Wie gesagt, wir können den Kontakt aufbauen. Wir sollten dann auch ein Meinungsbild irgendwo einrufen, ob wir da vielleicht eine Podiumsdiskussion mit, wenn da eine Response von Italien kommen sollte. Und da geht's drum. Ja, also ich finde, wir können uns natürlich auch lächerlich machen, wenn wir irgendwo was sagen und behaupten, ja, wir haben da Kontakt aufgebaut und, aber die haben niemals uns etwas zurückgeschrieben oder uns Respekt gegenüber uns gezeigt und so weiter, dann kann es zum Eigentor führen, um es fußballerisch auszudrücken. Da gebe ich also auch ein bisschen Piratus recht, aber auf der anderen Seite, wenn Italien sich und Beppe Grillo klar äußert und die würden gerne mit uns eine Podiumsdiskussion oder ein Grillfest oder was auch immer machen, dann sollten wir auch nicht pressescheu sein oder was auch immer und sollten diese offene Diskussion dann auch suchen. Und vielleicht das auch machen und unsere piratigen Ergebnisse dann dementsprechend auch in den Mittelpunkt stellen und da Italien oder halt Grillo oder wer auch immer damit konfrontieren. Das ist Justin. Also ich würde es ein bisschen aus der darüber liegenden abstrakteren Perspektive betrachten, vielleicht auch beschreiben, also den Blog-Eintrag ist nicht so vollkommen zustimmend zu formulieren, sondern ja einfach mal ein bisschen drauf zu gucken, warum er denn Clown genannt wird und dass er halt ein Populist ist und in Abgrenzung dazu halt schreiben, dass die AG Geldordnung sich mit genau den Themen eben beschäftigt, nur halt eben inhaltlich und wissenschaftlich und nicht als Bühnenprogramm. Matthias? Also ich habe bei der Euvicon auf der Podiumsdiskussion auch versucht zu betonen, in welcher Krise Europa sich im Augenblick befindet. Dass die Politik vollkommen ratlos ist. Ich glaube, Wischer hat mir gestern Abend im Skype-Telefonat gesagt, er war bei der Buchvorstellung von Schirmacher und von Augstein. Und da wäre eine wichtige Information gewesen bei den inoffiziellen Treffen zwischen den Parlamentariern im Deutschen Bundestag und dem Schirmacher, hat der in der Veranstaltung gestern gesagt, wie vollkommen ratlos die sind, was die Euro-Krise angeht. Gestehen wir uns doch mal ein, es ist eigentlich scheißegal, wer im September bei uns die Wahl gewinnt im Deutschen Bundestag. Die Verantwortung liegt schon längst bei der Zentralbank und an anderen Stellen. Und ich glaube, dass der Aufstand in Italien, wo die gar nicht mehr wussten, zwischen den linken Parteien zu wählen und dem Monti, die nur die Austerität fortgesetzt hätten, und einem Berlusconi auf der anderen Seite, mit dem ich ja gar nichts sagen muss, das waren natürlich besondere Umstände, die den da oben gehoben haben. Aber das ist doch ein Moment, wo hier zum ersten Mal eine populistische Bewegung nach oben kommt, die nichts irgendwie mit rassistischen oder mit rechtsradikalen oder islamphobischen Elementen nach oben geschossen ist, sondern wirklich entlang der Problematik, die wir in der Eurokrise gerade haben, entstanden und entlang gelaufen ist. Mit natürlich Sondersituation, dass die Korruption und diese ganze Sachen in Italien halt ein Vielfaches größer ist als in manch anderem europäischen Land. Dennoch ist es ein historischer Moment, das möchte ich hier ganz klar nochmal betonen. Natürlich ist es für uns als Piraten schwierig, mit einer Formation klarzukommen, wo einer vorne steht und der ein Charisma oder eine Reichweite hat und der dann vielleicht maßgeblich an einem Erfolg beteiligt war. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht, da gebe ich euch vollkommen recht und da ist auch die größte Gefahr, dass wir da immer das ganz deutlich nach außen sagen müssen. Aber von den Inhalten und von dem, was er da anprangert und so weiter, betrifft uns das im Augenblick alle in Europa. Das Schiff fährt in Europa gerade gegen die Wand. Und jetzt ist eigentlich so etwas wie zivilbürgerliche Mut gefragt, dagegen zu agieren. Und wenn die Themen richtig sind, dann scheue ich mich auch nicht, diese Themen mit jemandem zu teilen, auch wenn ich dessen Organisationsstruktur und dessen Frontman-Eigenschaften als Populist nicht teile. Cosmic. Ja, genau. Also so sehe ich das auch. Und ich wollte nochmal mit diesem Populismus und so weiter, das wird immer so negativ dargestellt. Ich meine, hey Leute, der ist halt populär, weil er halt einfach irgendwie seinen Mund aufmacht und mal was sagt. Wir Piraten sagen gar nichts. Und kein Wunder, dass uns keiner irgendwie mehr ernst nimmt. Wir kriegen die Klappe nicht mehr auf. Und ich finde es irgendwie ein Witz, dass dann solche Leute, die sich halt trauen und die dann entsprechend auch, sag ich mal, Stimmen irgendwie holen, dass die dann irgendwie hier als so negativ als Populisten dargestellt werden. Das ist doch Quatsch. Und im Übrigen glaube ich, dieser Mut, sag ich mal, dass man sich mit solchen Leuten in Verbindung setzt, mal das vielleicht wirklich schafft, den in den Mumble zu holen, abzuklären, was ist denn bei euch da unten in Italien los, wie steht das alles im Kontext zu Deutschland, zum Euroraum, zur Eurokrise. Das ist doch super spannend und dann wird unser, sag ich mal, trockenes Thema mal mit Fleisch gefüllt, ja. Das interessiert die Leute, Personen interessieren die Leute, es sind nicht nur die Themen, es sind Themen und Köpfe, das muss uns auch mal wirklich klar werden. Es funktioniert nicht mit Themen allein. Themen kannst du in keine Talkshow schicken. Du musst immer Menschen dahinter haben. Und wir sollten echt den Mut haben, einfach zu gucken, hey, was geht hier ab? Welche Leute sind interessant? Wo gibt's inhaltliche Überschneidungen? Und warum nicht sagen, hey, wir gehen auf die zu und fragen, ob die mal zu uns in den Mumble kommen? Man muss jetzt nicht gleich eine Pressemitteilung raushauen, da würde ich auch eher dagegen stimmen. Aber die Stoßrichtung ist völlig richtig. Und wie gesagt, entweder wir kommen mal langsam aus dem Quark als Piraten oder wir gehen echt unter. Andi? Ich möchte erstmal Bezug nehmen zu Piratus, der das Wort Galionsfigur benutzt hat. Das halte ich für ein Missverständnis. Es geht ja nicht darum, Grillo als Galionsfigur zu feiern oder sowas. Es geht eigentlich um die Bewegung, für die er steht. Und diese Bewegung ist einfach genau das Gleiche wie das, was wir machen. Die Gemeinsamkeiten sind, man könnte schon sagen, gravierend. Zum Wort Populismus würde ich gerne sagen, der Populismus kommt vom Wortstamm her von Volk, also von Populus. Das ist einfach volksnah. Und das ist ein großes Problem der Piraten, dass sie einfach zu abgehoben sind. Wir tun so, als würde die Wissenschaft, als würden die Fakten, wenn wir die perfekt in Worte fassen, als würden die Fakten uns selbst wählen, aber das tun sie nicht. Wählen gehen Menschen und Menschen sind nur mal das Volk und die wollen auf eine gewisse Weise populistisch angesprochen werden. Entweder sie kennen etwas oder sie kennen etwas nicht. Wenn sie etwas nicht kennen, lernen sie es nur so kennen, auf so eine Art und Weise. Und ich finde, wir sind gerade in einer Position, wir haben eigentlich fast nichts zu verlieren, aber sehr viel zu gewinnen. Und das ist einfach eine Situation, der man meiner Meinung nach immer einen Schritt nach vorne machen sollte. Das kann nicht falsch sein. Wenn man viel zu gewinnen hat und wenig zu verlieren, dann macht man einen Schritt nach vorne und das würde ich gerne tun. Und auch abgesehen von diesem einen Antrag würde ich das in viel allgemeiner vorantreiben wollen. Wir sollten viel offensiver vorgehen mit den Themen, nicht nur auf Beppe Grillo und auf diese Bewegung bezogen. Das ist, glaube ich, das Hauptmanko. Die Leute sind nicht der Meinung, dass wir nicht klug genug sind, um die Ansprüche, die wir stellen, zu erfüllen. Die Leute sind der Meinung, dass wir genauso sind wie alle anderen. Das ist der Grund, warum keiner sich für die Piratenpartei interessiert. Weil sie sagen, naja, die Blockpartei ist doch groß genug, was brauche ich jetzt doch die Piraten dafür? Wir sollten uns definitiv abheben von den anderen. Und es ist ein Riesenglück, dass das jemand anders mit den gleichen Intentionen so erfolgreich gemacht hat. Also ich sehe da keinen Widerspruch, uns mit denen sozusagen zu solidarisieren. Es geht ja darum, dass wir uns vernetzen. Und das ist eine wichtige Form von Vernetzung. Und zwar an der Basis. Danke. Dann darf ich auch nochmal was dazu sagen. Also ich habe im Moment das Gefühl, dass diese Diskussion, die hier gerade geführt wird, eigentlich nicht hierher gehört, sondern in den dicken Engel gehört. Denn es geht hier schon seit längerer Zeit überhaupt nicht mehr um unsere AG. Es geht nur noch um Piraten und wie Piraten mehr Prozente bekommen können und wie sie das hinkriegen. Und ich hatte eigentlich mal das Gefühl, dass wir als AG einen anderen Auftrag haben. Und an den wollte ich nur nochmal erinnern. Stimmbürger? Ich schließe mich Rudi an und ich würde sagen, habe ich vorher schon gesagt, ich wiederhole es nochmal schnell. Ich halte ihn nicht für populär. Ich halte die Merkel und den Rösler zum Beispiel für populär. Steuersenkungen und so weiter, was die versprechen, die sind in meinen Augen populistisch. Und wenn ich jemand einladen würde jetzt in die AG, dann wäre es Hagenräther oder Pispers oder Schramm zu unserem Thema. Und ansonsten diese Personen einladen in den Dickel-Engel. Das wäre wirklich ein Magnet und da kommen wir, wie soll ich sagen, pressetechnisch richtig gut raus. Und der Schramm, das wäre ein Knaller. Wie gesagt, ich habe schon abgestimmt und ich möchte noch die Anwesenden bitten, sich im Pad einzutragen, was ich vorher gepostet habe. Wir sind deutlich mehr im Channel wie im Pad. Danke. Sempfer. Also ich wollte mich meinen Vorrednern anschließen, aber was spricht dagegen, sich mit den, ich sag mal, mit den Wirtschaftsleuten beziehungsweise Finanzleuten von denen zu vernetzen? Ich glaube nicht, dass irgendjemand nix was dagegen hat hier. Also das ist spricht überhaupt nichts dagegen. Ja. Es ging ja gerade um die Pressemitteilung, die wir hier im Namen der AG dann raushauen sollten. Und nicht darum, irgendwelchen Kontakt mit Leuten aufzunehmen, die ähnlich ticken wie wir hier. Nee, teilweise ging es schon darum, Leute hierher einzuladen. Aber warum, wenn einladen, dann jemanden von dort unten, der sich mit Finanzpolitik oder halt Geldordnung auseinandersetzt? Finde ich, ist ein guter Einwand, gute Anregung. Aber wie gerade schon Piratos sagte, also die Diskussion geht hier im Moment darum, ob wir eine PM als AG rausgeben und uns für Beppe Grillo positionieren. War auch nur ein kurzer Einwurf. Danke, ich bin fertig. Ja, finde ich aber gut, weil das sollten wir schon festhalten, auch wenn hier keiner mitschreibt im Pad. Matthias? Also, ich sehe diese Interpretation von euch beiden nicht so, dass es jetzt hier um die Pressemitteilung geht direkt. Also, ich finde, dass der Anlisk hier eine Debatte bei uns angestoßen hat. Stopp, Matthias, stopp. Die jetzt schon gezeigt hat. Ganz kurz, es gibt einen Antrag von, da steht drin, ich habe eine Stellungnahme zu Beppe Grillo verfasst, die ich gerne als AG-Meinung an die Presse schicken würde. Und über diesen Antrag soll abgestimmt werden. Und das ist das Thema, worüber wir reden. Er hat vorhin schon zugestanden, dass das nicht so raus muss und dass das zurückgestellt werden kann und bearbeitet werden kann. Ich sehe es mehr, dass er eine Debatte bei uns angestoßen hat, die ja bei der regen Teilnahme, die wir eben erlebt haben, bei den vielen Meinungsäußerungen, die wir ja selten haben, gezeigt haben, dass hier so ein uneinheitliches Bild entstanden ist, wo einige sehr dafür sind, dieser Roadmap zu folgen oder da mal zu evaluieren. Ich bin nicht dafür, dass wir mit Beppo Grillo jetzt hier und schon gar nicht, dass wir eine Aussicht haben, dass wir den hier jetzt irgendwo herbekommen, sondern auch mit seinen Leuten dort uns vernetzen und da mal prüfen, wie groß sind die Gemeinsamkeiten. Das ist der wichtige Debattenanstoß, der hier gemacht worden ist. Und es ist ein Moment, wo wir genau das machen sollten. Das gehört hier in die Aufgabe in dieser AG, nach meiner Meinung, weil auf der Bundesebene ganz andere Dinge irgendwie hier propagiert werden. Ich hatte auch mit Johannes vor kurzem ein Gespräch, der meinte auch, dass ihm vieles sehr sympathisch davor kommt, was er da unten erlebt, und dass wir eigentlich auch viel mehr einfahren könnten hier, wenn wir uns mehr als Bewegung verstehen würden und nicht irgendwie als Partei, die irgendwie Partikularinteressen von Nerds nach vorne bringen möchte, so wie es manchmal da erscheint. Also keine Pressemitteilung, aber ein wichtiger Debattenanstoß, und ich wäre schon froh, wenn wir hier ein Meinungsbild einholen könnten, das nicht über eine Pressemitteilung geht, sondern ob die Bereitschaft in der AG da ist, diesen Dialog mit dieser Gruppierung zu beginnen und auszuloten, ob da Gemeinsamkeiten sind, die wir dann später in einem zweiten oder dritten Schritt, wo wir dann später auch vielleicht veröffentlichen könnten, wenn genug Gemeinsamkeiten da sind, ob das gewünscht ist oder nicht. Und wenn Andisk da zustimmen könnte, wäre ich froh, dass er da seinen ursprünglichen Antrag vielleicht zurücknimmt und in meiner Richtung da folgen könnte. Okay, ich habe eine direkte Frage an dich dazu, weil das ja geht nicht anders, sonst wird es wieder vergessen. Hast du das Programm von ihm gelesen und wo siehst du die Schnittmengen zu unserer AG-Arbeit? War es an mich die Frage? Jupp. Ich habe eine Reihe von Hintergrundberichten, die ja in den letzten Tagen seit seinem Wahlerfolg durch alle Medien und alle Blogs gegangen sind, bestimmt 20 Stück so analysiert. Das reicht noch nicht, damit ich vollständig diese Bewegung erfasse, aber was ich bisher daraus lesen kann, ist, genau wie andere hier auch, dass ein großer Stamm an Gemeinsamkeiten da ist vor dem Hintergrund dieser Krise. Und bitte nicht so formal-fu-mäßig hier operieren. Erklär mal genauer. Ja, genau. Darum geht es mir ja auch. Weil mir fehlt der direkte Bezug zur AG. Es mag ja sein, dass ein Bezug zur Piratenpartei besteht, aber mir fehlt der direkte Bezug zur AG. Es sind wichtige Kritikpunkte von ihm an dem Rettungsmaßnahmen der Eurokrise, dass die Kapitalmärkte bestimmen, wo es lang geht. Letztendlich kann man das sogar subsumieren unter dem Begriff marktkonforme Demokratie oder demokratiekonformen Markt. Das reicht schon aus. Allein diese drei Sachen reichen schon aus, um da die Gemeinsamkeiten schon, also in ihrer ganzen Größe irgendwie vor mir erkennen zu können. Also da muss ich jetzt gar nicht weiter ins Detail gehen. Da können wir natürlich noch was liefern. Ich denke, bei uns sind hier einige da, die in der Lage sind, hier weitere Auswertungen zu machen von seiner Position. Aber wir brauchen auch einen direkten Kontakt, um an die Quellen heranzukommen und was sie wirklich wollen. Okay, ich gebe es auf, Andi. Also ich will das jetzt nicht auf Teufel komm raus durchprügeln. Ich nehme Matthias' Vorschlag sehr gerne an. Ich würde gerne darauf hinarbeiten, dass wir vielleicht tatsächlich als AG die konkreten Schnittmengen herausarbeiten. Die sind definitiv vorhanden, sodass vor allem die Meinung, die sich gerade langsam auftut in der AG, dass es da so ein bisschen eine gewisse Elite gibt, die nun mal mehr Macht hat, als sie haben sollte. Und das sagt Grillo auch, er kritisiert. Er sagt, ich habe im Vortrag gesehen, wo er zu den Leuten sagt, er zeigt ihnen Bilder von bestimmten Leuten aus dem IWF und aus anderen Gremien und sagt, ihr kennt diese Leute nicht, ihr habt die noch nie gesehen, aber die sind diejenigen, die eigentlich das Sagen haben. Und diese Punkte sollten wir definitiv konkret ausarbeiten und dann sind sie auch definitiv ein Problem der AG konkret, nämlich ein Problem des Geldsystems. Vorerst würde ich das... Ich stimme gerne zu, diesen den Text im Blog zu veröffentlichen, aber ich würde auch gerne versuchen, die Intention weiterzutragen an den Bundesvorstand und an die ganze Piratenpartei. Das wäre jetzt sozusagen mein Resümee. Michael? Ja, also ich bin ein bisschen gespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe das Argument, dass wir hier in jedem Fall irgendeine Stellungnahme dazu raushauen sollten. Insofern, diese Blog-Geschichte ist ein sehr guter Ansatz. Und dann weiterzugehen und einfach die Vernetzung voranzutreiben, ja, auf jeden Fall. Es ist ja erstmal keine Gefahr, dass das sofort zusagen wird. Die sehe ich jetzt aktuell noch nicht. Also, dass wir da dann gleich in der Bringschuld sind, eine Mumble-Konferenz groß aufzuziehen, die sehe ich jetzt an der Stelle noch gar nicht. Ich glaube, das sollte allerdings schon initiiert werden, weil je länger das fortschreitet, desto weniger Zeit hat auch der Mensch. Insofern stoßen wir das doch einfach an und schauen wir, was zurückkommt. Cosmic? Genau. Stoßen wir das doch einfach an und schauen, was zurückkommt. Und das ist doch jetzt eigentlich ein guter Abschlusssatz gewesen. Rudi, zu dir wollte ich noch sagen, weil du immer meinst, das passt hier nicht rein. Also ich finde, der Matthias hat genug Punkte genannt, warum es auch thematisch schon Verknüpfungen dazu gibt. Und zweitens ist für mich zumindest die AG hier meine Piratenfamilie oder mein Piratenboot, wo ich drin sitze, und von mit dem aus möchte ich auch paddeln und tun und machen. Und ich möchte eben nicht irgendwie irgendjemand anders fragen müssen oder das irgendwo anders hin verlagern und wieder mit 1000 Leuten drüber diskutieren. Ich will ein Schnellboot und kein Schlachtschiff, wo wir wieder bei dem guten alten Thema wären. Also ich selber machen. Stimmbürger? Dann ist es gut, wenn wir jetzt zum Abschluss kommen. Jetzt haben wir so viel Zeit verloren im Pad. Kann man darüber abstimmen, über den Blog oder über eine Pressemitteilung der AG. Und dann noch an den Versammlungsleiter die Frage, Top 1 ist doch abgeschlossen. Warum wird da drin geschrieben? Nee, ich kann die nicht dran hindern, da zu schreiben. Ich glaube, die ist so. Entschuldigung, wir wollten da niemand stören. Wir haben dann nur nebenbei so einen kleinen Dialog und ich finde das ganz toll gerade. Ja, ich finde es auch super, bitte weitermachen. Und der Rest stört sich einfach nicht, dass die Zeilen sich ein bisschen verschieben. Kann man das dann nicht woanders schreiben, weil das kommt, gehört ja nicht in, wir sind ja bei Ihrer Sitzung. Nicht in Top 1, sondern Top 2. Ins Wortmeldungspad unten unter den Wortmeldungen, da kann man es auch reinschreiben. Okay, wir verlagern das und Entschuldigung. Also wir haben ja eben schon gehört von dem Anlass, dass er seinen ursprünglichen Antrag da nicht weiterverfolgt. Insofern kann die erste Abstimmung hier wegfallen. Mir wäre mehr gelegen daran, ob wir also wie gesagt hier in einen Dialog treten wollen und nicht nur einen Blog-Eintrag machen. Das ist für mich jetzt die entscheidende Meinungsbild. Ob hier eine Mehrheit ist, um in einen Dialog einzutreten, die Gemeinsamkeiten checken soll, oder ob diese Mehrheit nicht da ist. Matthias, es bleibt dir unbenommen, dort einen Text reinzuschreiben, dass du ein Meinungsbild haben möchtest. Anlis, kann ich dein ursprüngliches Meinungsbild bei 103, 104 löschen? Kannst du löschen, ja. Danke. Aber da gibt's doch schon was in 110, 111, 112, Matthias. Genau, und eigentlich nimmt man das ja so nicht löschen, weil das haben wir ja abgestimmt sozusagen. Habe ich eben noch nicht gelesen. Tut mir leid. Mach mal rückgängig, was du eben gemacht hast. Das kannst du, wo war das? Ja, oben da steht Englisch und rechts daneben sind einmal ein Kreis nach links, Kreis nach rechts. Dann kannst du es wieder rückgängig machen, wenn du einen Kreis nach links nimmst. Ja, das war ja in Ordnung. Das hat ja damit nichts zu tun. Anders hat ja gesagt, dass er diese Abstimmung zurücknimmt. Steht da aber nicht. Ja, dann. Ich meine nur. Deswegen finde ich, dass man die drin stehen lassen sollte. Du kannst sie durchstreichen. Mach es doch einfach rückgängig, Matthias. Ist es gewünscht, dass die 4 Nein-Stimmen bei der ursprünglichen Abstimmung jetzt hier wiederhergestellt werden? Ja. Da musst du mir wieder mal helfen, Rudi. Ja, oben steht doch Englisch, ne? Ganz oben in der Zeile. Rechts daneben ist so ein Farbkreis und daneben ist ein halber Kreis nach links und ein halber Kreis nach rechts. Wenn du den halben Kreis nach links machst, dann kannst du schrittweise das alles wiederherstellen. Dankeschön. Gut, ja, es gibt einen Alternativvorschlag, der dann in Zeile 110, 111, 112 steht. Vernetzung mit der Fünf-Sterne-Bewegung von Grillo. Wer ist dafür, da Kontakt aufzunehmen, also sich zu vernetzen mit denen? Und ja, ich denke mir mal, der Auftrag geht dann natürlich an den Initiator und vielleicht auch Matthias oder so, der hat sich auch dafür stark gemacht, oder Cosmic, dass die sich da vielleicht drum kümmern, so eine Vernetzung anzustreben. Ja, das sieht ja ziemlich eindeutig aus. Gut, dass wir drüber gesprochen haben. Okay, ich würde dann ganz gern zu Top 3 kommen, wenn keine Wortmeldungen mehr sind. Die letzten sind, glaube ich, gestrichen. Top 3, Erstellung eines... Ne, ich würde gerne noch festhalten, wer sich darum kümmert. Ja, Matthias. Ich kann kein Italienisch, aber... Mir wird wahrscheinlich auch mit Englisch. Also wenn 2-3 Leute hier zusammenkommen, wenn AMT und Andisk und ich, das wäre okay. Darf ich euch beide da fragen? Also ich beherrsche auch kein Italienisch, aber ich kann das ermöglichen, Kommunikation, das funktioniert. Ist noch jemand mitmachen? Also mir persönlich wäre lieb, wenn ein Pirat anwesend wäre, der auch Italienisch beherrscht, in der Lage ist, dann auch für eine Fallout-Situation zur Verfügung zu stellen, dass wir das sicher haben. Also ich kann auch kein Italienisch, ich habe ihn ja jetzt oder beziehungsweise seine Presseabteilung auch auf Englisch angeschrieben. Das ist ja, wie gesagt, noch nicht mal zustande gekommen. Das ist gescheitert an einem, zwei Versuche sind gescheitert an einem vollen Posteingang. Aber ich denke, bis wir einen wirklichen Kontakt haben, können wir mit Englisch schon zurechtkommen, solange wir dann nur E-Mails hinschreiben. Und ich denke, frühestens, wenn es dann wirklich um eine Mumble-Sitzung oder sowas geht, wird dann wirklich jemand nötig, der Italienisch kann. Ich glaube auch, dass wir da genügend Vorlauf kriegen. Von daher möchte ich das einfach bloß im Vorfeld zu bedenken gegeben haben. Okay, ich habe mal das in Zeile 114 ergänzt. Den Hut haben also Matthias, AMT und Andi auf. Stimmt euch ab. Ich finde es gut, wenn da irgendwas passiert. Darf ich noch was sagen? Ja. Ich wollte noch ergänzen, dass vielleicht doch gut wäre, wenn man irgendjemanden auftreibt, der das auf Italienisch verfasst, weil erfahrungsgemäß die Italiener wie die Franzosen, wenn es Englisch ist, dann bleibt es erstmal liegen. Also ich glaube, das wäre besser, auf Italienisch die anzuschreiben. Habt ihr einen Text? Nein, aber das nur so generell. Also falls du da irgendeinen Kollegen hast. Mein Vater spricht fließend Italienisch. Er sollte in der Lage sein, ihn dafür zu rekrutieren. Aber dafür brauchen wir einen sauber gut ausgearbeiteten deutschen Text. Jo, und den machen dann bitte Matthias, du und Andi. Und jeder, der sich dazu noch bereit erklären mag. Wir werden das über die Mailingliste, wenn wir eine Sitzung oder ein Mumble-Treffen dann announcen, bekannt geben. Gut, haben wir dann den Top abgeschlossen, kommen wir zu Top 3. Axel? Ja, Moment, da muss ich, so ja. Ich bin schon noch da, ich bin nur am Bildschirm sortieren hier. So, ja, der Überschrift, Erstellung eines Flyers über Staatsschulden für den BBT. Wir hatten ein Grillfest mit Jörg Buschbeck, der die Seitenmechanik nach Lautenbach-Stützel, also die Globalsätze, näher gebracht hat. Das steht im ersten Satz, den ich formuliert habe. Im Dreigestirn Personen, Unternehmen und Staat kann also, wenn man den Noten das auf einen Wirtschaftsraum wie Frankreich oder Spanien bezieht, dann ist ein Viergestirn, dann muss man das Ausland dazu nehmen, ist die Summe aller Schulden und Guthaben eine Null. Jetzt eine kleine Ausführung. Dabei ist es egal, ob nun die staatliche Geldbereitstellung als Schulden dokumentiert ist oder einen anderen Namen erhält. Weisen Staatsschulden keine Laufzeit, Staatsanleihen, keine Laufzeit und keinen Zins auf, dann entspricht das genau dem, was die staatliche Geldversorgung im Sinne der ganz gut beachteten Monetative nach Huber ist. So, nun kommt's. Wenn diese Globalgleichung gilt, Nettogeldvermögen Personen plus Nettogeldvermögen Unternehmen plus Nettogeldvermögen Staat ist eine Null. Dann können Personen und Firmen nur dann geringe Schulden haben oder gar schuldenfrei sein oder gar über einen Finanzpolster verfügen, wenn der Dritte in dem Spiel den Gegenpart hält. Und das sind die Staatsschulden. Und wenn mir das Wort Schulden nicht gefällt, dann kann man es auch umbenennen. So, es kursieren nun reichlich Aussagen in den Medien, die von Top-Ökonomen und ihren Institutionen verbreitet werden, die diesen Gesamtzusammenhang entweder nicht kennen oder ignorieren. Beziehungsweise zum Beispiel, Staatsschulden sind ein Problem. Der Staat wird insofern als eine Unternehmung wie jede andere betrachtet und die Maßnahmen, die für einen Betrieb oder Einzelpersonen gut sind, werden einfach auf den Staat übertragen, was sich als ungünstig erweist. Darüber haben wir ja auch schon vorletzte Woche einiges gesprochen. So, und hier eine Richtigstellung vorzunehmen, also eine parteiinterne Diskussion anzustoßen, dazu dient dieser Flyer. Der Flyer darf provokant sein, wenn die Aussage und der Inhalt richtig ist. Auch darf die Schlussaussage im Widerspruch zu der allgemein verbreiteten Aussage stehen, wie zum Beispiel, die Aussage kann dann heißen, Staatsschulden sind gut. So, der Rest ist, wenn man sich dazu hinkommt und sagt, ja, das macht Sinn, bringen wir entgegen aller Anträge, Schuldenschnitt, Schuldenreduzierung vom Staat, diesen Flyer heraus, dann muss den einer machen. Dann muss sich einer den Hut aufsetzen und sagen, jawohl, das mache ich. Und ich über Zuarbeit, da wird er sich nicht beklagen können. Eher, dass es permanent über die Dörfer geht und die eigentliche Aussage, diese saldenmechanische, wieder verloren geht. Also, dass die ist. So, das ist der Tagesordnungspunkt. Und einen Antrag kann ich nicht draus machen. sondern ich hoffe, dass einer hier schreit. In der Mailingliste, im Forum ist ein bisschen was gesprochen worden. Da ist auch inhaltlich schon ein bisschen was gemacht worden. Also an sich ist das Ding fast fertig, ne? Ja, danke, Axel. Rudi ist ganz kurz AFK. Ich übernehme ganz kurz. Nervi, stehst du in der Wortmeldeliste? Willst du dazu etwas sagen? Dann du bitte. Du sagst halt hier, die Summe ist null und deswegen sind Staatsschulden gut, weil ansonsten Personen und Unternehmen irgendwie keine Vermögen aufbauen können. Der Punkt ist aber, wenn du diesen Personen, also diese drei Gestirn beibehältst, dann kommst du natürlich auf die Aussage. Wenn du aber jetzt weitere hinzufügst, die in der Wirtschaft vielleicht vorhanden sind, zum Beispiel die Zentralbank, dann kommst du nämlich nur darauf, Personen und Unternehmen können nur dann sozusagen Vermögen aufbauen, wenn entweder der Staat oder die Zentralbank sozusagen Schulden macht. Und wenn du jetzt sozusagen die Zentralbank noch drin hast, dann muss der Staat keine Schulden mehr machen. Das heißt, du könntest auch sagen, ja, die Zentralbank soll Geld drucken. Und dann sind Staatsschulden doch nicht gut oder eventuell nicht gut. Okay, also diese Gelddruckerei sind weiterhin die Staatsschulden. Sie haben nur einen anderen Namen bekommen oder eine andere Bezeichnung. Habe ich verstanden, damit wird die Diskussion ja nicht verbessert, weil du sagst ja, im Grunde also, ist das wirtschaftlich genau dasselbe, da stimme ich dir zu, aber in der Diskussion musst du unterscheiden. Jetzt werden krasse Sparmaßnahmen unternommen, weil die Staatsschulden zu reduzieren sind. Wenn du aber sagst, irgendwie dieser sozusagen das Geld, was investiert wurde, was als Staatsanleihen sozusagen rumschwirrt, wenn die überhaupt nicht existieren, dann ist es qualitativ was ganz anderes und du hast auch mal nicht irgendwie Schuldenbremsen und so ein Irrsinn rumfliegen. Also ich glaube, wenn wir das sozusagen unterscheiden, dann haben wir eine viel, viel bessere Diskussion darüber. Der ganze Bankensektor hat hier überhaupt nichts drin verloren, weil ich betrachte den Bankensektor einmal als Geldquelle und Geldsenke, weswegen auch dort daher die Staatsanleihen liegen können, hoffentlich mit diesen beiden kleinen Ergänzungen, keine Laufzeit und zinsfrei. Und ansonsten sehe ich den Bankensektor nur als nur dafür da, der dokumentiert. Der dokumentiert gerade, welche Geldmengen und Geldvermögen überhaupt existieren. Ja, das ist nicht ganz richtig. Bei Geschäftsbanken kannst du das machen. Aber die Zentralbank ist nicht einfach nur eine Dokumentarstelle, sondern ist das Ventil im Geldsystem. Und wenn du da sozusagen jetzt Wasser rein oder Wasser rauslässt oder Geld rein, Geld rauslässt, dann kommst du auf andere Aussagen. Die Zentralbank ist völlig nebensächlich. Die Zentralbank hat überhaupt keine Möglichkeit mehr, irgendwo einzugreifen. Sie ist die Bank der Geschäftsbanken und dient nur für den Innerbankenzahlungsverkehr. Und ansonsten ist es dafür da, Bargeld oder eine Bargeldbevorratung zu halten, falls mal wieder welche auf die Idee kommen, ihr Giralgeld in Bargeld umwandeln zu müssen. Und ansonsten die ganzen Zentralbanken, das hat sich überdauert. Die Zentralbank wird medial hochgespielt. Und meine Interpretation dieser medialen dieser permanenten Präsenz in den Medien, ich habe da eine ganz eindeutige, das ist ein gigantisch fantastisches Ablenkungsmanöver von dem, wo eigentlich der ganze Kram stattfindet, in den Geschäftsbanken. Die Geschäftsbanken entscheiden und die Zentralbank nichts. Sorry. Nervi, ganz kurz. Darauf möchte ich kurz antworten, Axel. Ich kenne deine Position. Ich weiß, dass du annimmst, dass die gesamte Macht sich in diesem Machtgeflecht zwischen Zentralbank und Geschäftsbanken zu den Geschäftsbanken die Sache sich verschoben hat. Ich bin mir aber noch nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, ob das wirklich nur Propagandadarstellung nach außen ist, wie du sagst. Ich halte das aber für einen total wichtigen Punkt, dass wir das in der AG unbedingt versuchen müssen zu klären. Also ich habe mit Arne und auch mit Nikolai und mit vielen in der AG schon in Zweiergesprächen genau dieses Thema immer wieder aufgeführt. Ich kenne deine Position, würde gerne auch noch die Position von einigen anderen hier hören, ob das wirklich so von allen so gesehen wird oder ob die Zentralbank doch nicht in diesem Machtgeflecht zu den Geschäftsbanken doch noch eine größere Rolle spielt, als du annimmst. Ja, also das also, die Begründung ist... Axel, auch mal... Lass mich mal bitte. Ich habe jetzt. Pat steht Arme. Dann stehe ich natürlich zurück. Ja, aber ich lasse dich vor. Ja, ich möchte einfach der Axel zur Seite springen. Es ist völlig klar, ein Kredit kommt nur in die Welt, wenn du einen Kreditnehmer hast, der ein Bedürfnis hat. Und da kann die Zentralbank mit Geld fuchteln, wie sie will. Das Geld kommt nicht in den Umlauf. Und von daher, die Trennung zwischen Zentralbankgeld und Giralgeld ist, glaube ich, hier wichtig und zu erkennen. Und seit 2008 ist der Fall, dass so viel Zentralbankgeld da ist, wie man will. Also das heißt, unbegrenzt existiert Zentralbankgeld, wenn es nur entstehen will, und es entsteht nicht. Und da muss man sich natürlich fragen, warum nicht, wenn das die Zentralbank könnte. Vielleicht kann ich da Arne, der Nächste. Ja, ich bin übrigens wieder da und ich mache dann weiter mit der Wortmeldungsliste, Arne. Ja, um direkt auf dich, Piratus, einzugehen. Der Punkt ist der, und das ist ja, das halte ich sogar für eine gute Sache, die meines Erachtens an der Stelle nicht ganz verstanden wird. Das Zentralbankgeld wird ersetzt in dem Fall bei den Banken, bei den Geschäftsbanken, denn die Interbankenverschuldung. Da praktisch die Interbankenverschuldung zurückgeht, müssen die Geschäftsbanken bei der Zentralbank den Ausgleich suchen. Das heißt, was da in Wirklichkeit passiert ist, dass der Geldschöpfungsgewinn jetzt nicht von den Geschäftsbanken durch Interbankenverschuldung abkassiert wird, sondern er fließt jetzt tatsächlich an die Zentralbank. Und praktisch, man kann sagen, die Interbankenverschuldung dient dazu, die Zentralbank außen vor zu lassen. Und das ist zurzeit nicht mehr möglich. Deshalb ist es so wichtig. Wir wissen ja in unseren Diskussionen, dass die Geschäftsbanken brauchen zunächst und primär kein Zentralbankgeld, wenn sie einen Kredit schöpfen. Der Unterschied ist ja dann nur der, dass ein Teil der Sicherheiten bei der Zentralbank landet, um die Mindestreserve bereitzustellen. Aber für die Kreditschöpfung, für das Geschäftsbankenschiralgeld, ist es nicht erforderlich. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich jetzt, um auf den Flyer zurückzukommen, ich tue mich mit der Position, Staatsschulden sind gut, extrem schwer, weil irgendwo, ich glaube, sie ist so in dieser Radikalität nicht richtig. Man muss immer unterscheiden, nach wie vor wären Geldvermögen möglich. Man muss zwischen der sektoralen und der innensektoralen Verschuldung ja unterscheiden. Und das macht noch einen Unterschied. Auch ohne Staatsverschuldung gäbe es Guthaben. Bei den Privaten. Michael. Hintereinander, ja. Michael? Ja, ich würde hier an der Stelle ganz gern intervenieren und einfach sagen, wenn wir diesen Flyer erstellen, dann sollten wir uns in der Sitzung zusammensetzen und das eruieren. Ich halte es nicht für zielführend, das zu so später Stunde zu diskutieren und würde daher vorschlagen, dass wir weitergehen. Wir brauchen allerdings, das als kurze Anmerkung noch dazu, eine Formulierung, die allgemein verständlich ist, dass wir das draußen auch sehr gut darstellen können. Und da ist eine Übersimplifizierung, um eine Debatte anzustoßen, durchaus zielführend. Axel? Ja, das ist ja die Anregung. Lasst uns diesen Flyer machen. In dem Inhalt des Flyers, das hat eine Deckseite und eine Rückseite und da sind 4 Seiten Platz. Da findet das ja, da kommt das drin vor. Da kommt auch was über Zentralbank und Banken und Banken drin vor. Und nun direkt zu Matthias. Die einzige Chance, dass im Europa, und ich betrachte hier Europa, Staaten wieder zu einer Refinanzierung ansetzen können, auslaufender Staatsanleihen, geht nur über die Bieterbanken. Und alle Bieterbanken sind Geschäftsbanken. Und nur diese entscheiden. Vor wenigen Monaten haben diese Geschäftsbanken, diese Bieterbanken mal eben kurz entschieden, mal ein paar Milliarden deutsche Staatsanleihen nicht anzunehmen. Und die Zentralbank steht daneben und ist machtlos. Kos? Ja, hallo, ich hoffe, man hört mich. Ja. Super. Ich glaube, es hat sich schon erledigt. Meine Überlegung ist gewesen, was passiert, wenn der Staat Konjunkturmaßnahmen starten möchte? Das heißt, er gibt Staatsanleihen aus, die von der Nationalen Zentralbank verkauft werden. Und im Gegenzug kann der Staat beispielsweise Straßen bauen, damit wird die Konjunktur angekurbelt. Das sehe ich eine eindeutige Möglichkeit, wie eine nationale Zentralbank Geld in Umlauf bringen kann. Ende. Bevor ich den nächsten annehme, das darf die nicht. Bas? Ja, ich wollte eigentlich nur mal erwähnen, wie es jetzt überhaupt auf die, wie wir zu der Idee gekommen sind, da einen Flyer zu machen. Angefangen hatte das mit einer Mail von Herudi, Ich kram sogar raus. Das war von den Schleswig-Holsteinern, die dann auch gemeint haben, sie würden sich auch irgendwie daran beteiligen oder wären auch für den Sparkurs. Und daraufhin gab es dann etliche Mails auf der Liste, so nach dem Motto, trauen wir uns jetzt da was zu sagen irgendwie, wollen wir das einfach so stehen lassen. Und da gibt es dann auch dieses andere Pad, mit dem es war einmal, und das hat dann schließlich gemündet, da einen Flyer zu machen. Wenn ich vielleicht kurze Anmerkung geben darf, ich glaube, Rudi hat auch gemeint gehabt, gemäß Satzung darf sie es gar nicht. Ja, das war jetzt gerade von dem Vorgänger. Ne? Okay, Bass, ja, alles richtig, was du gesagt hast. Es ist tatsächlich so, in Schleswig-Holstein gibt es sogar ein Wahlprogramm, Rückführung der Staatsschulden bis 2050, also der Landesschulden bis 2050. War ich natürlich immer dagegen, aber ist schwierig da alleine gegenzuhalten. Deswegen finde ich auch die Sache mit diesem, also der Axel und ich, wir haben angefangen, ein Pad aufzumachen und wir wollen eine Wiki-Seite draus machen und da freuen wir uns natürlich, wenn viele mitmachen, das mal mit Halbwahrheiten oder beziehungsweise das, was so im Mainstream immer erzählt wird, mal aufräumt und da was gegenhalten kann. Aber das hat jetzt, glaube ich, nichts mit dem Flyer direkt zu tun, oder, Axel? Ja, ein bisschen schon, ne? Denn das ist ein Punkt. Das Pad war ursprünglich für noch viel mehr gedacht. Aber allein dieser einfache Zusammenhang, Staatsschulden, Steuerzahler können keine Staatsschulden haben. Warum? Weil der Staat keine Steuern zahlt und der Staat hat die Schulden. Steuerzahler haben immer nur das Geld und das Geldvermögen, was die Staatsschulden dokumentieren. Und deswegen habe ich diesen einen kleinen Kursiv da hineingebracht. Ob wir das jetzt Staatsschulden nennen oder staatliche Geldbereitstellung, das ist völlig Banane. Das ist die dritte Größe in diesem Globalsatz. Okay, Nervi hatte sich noch zu Wort gemeldet. Also ich finde es gut, wenn sowas in der Diskussion kommt. Also will ich Axel, möchte unterstützen. Also ich finde, man sollte das Ganze noch anregen, zum Beispiel mit alternativen Finanzierungsmöglichkeiten des Staates. Zum Beispiel Zentralbank. Das würde auch in die Richtung, wie, weiß ich nicht, wenn sich Leute für Initiative Monetative interessieren, wäre das zum Beispiel ein erster Schritt, zum Beispiel in die Richtung, zum Beispiel, wenn jemand da ein Interesse hat. Matthias? Ja, ich kann das auch sagen, dass sogar Martin Wolf, der Chefkolumnist der Financial Times in England, mittlerweile die Aussage getroffen hat, es sieht keine moralischen oder ethischen Gründe, die dagegen stehen würden, dass eine Zentralbank nicht auch dem Staat das Geld zur Verfügung stellen kann oder soll, um Infrastrukturmaßnahmen und Ausgaben in Bildung oder sonstige staatliche Ausgaben machen zu können. Und das von Martin Wolf, also das wäre für mich vor wenigen Jahren noch undenkbar gewesen, Axel, dass selbst solche eingefleischten Wirtschaftsjournalisten davon abrücken, dass alles über die Bieterbanken laufen muss, wie es im Augenblick ist. Ich glaube, dass wenn wir überhaupt eine Chance haben müssen, dass wir da wieder zurück müssen, in 123 angehen, wie wir es letztes Jahr gefordert haben und all die Umstellungen, die in dem Zeitraum zwischen 92 und 94 bei der Einführung des Euro geplant worden sind, dass das alles nicht mehr möglich sein konnte und ein Tabu geworden ist, dass wir genau da ansetzen müssen und dann würde auch die Zentralbank wieder eine andere Funktion bekommen. Stimme. Ich habe in Zeile 141 im Pad eingetragen, eine Abstimmung für diesen Flyer, wer diesen machen will und einen Pad-Link. Dann kommen wir weiter. Also könnt ihr euch eintragen und passt. Außer gibt ein Formalfo. Piratos? Ja, ich würde dafür plädieren, diese Finanzierung von der Zentralbank davon abzusehen. Ich tendiere eher zu der Idee, die Axel hat, wobei man die auch über eine Zentralbank im Endeffekt machen könnte, dass man einfach Staatsanleihen in Zukunft ohne Laufzeitende vergibt und zu 0% Zins. Und ist eine gute Wertanlage. Axel? Ja, ich bin davon überzeugt, dass wenn diese Diskussion ins Rollen kommt, dass dieser Paragraph 123 dann mittelfristig nicht mehr existieren wird. Und ich persönlich bin davon überzeugt, das ist auch meine Meinung, dass die Zentralbank dann mit einmal wieder zurückgeführt wird. Nicht mehr Bank der Banken ist, sondern die Zentralbank, die einfach nur Kredite im Volumen ab 2 Milliarden oder ab 1 Milliarde aufwärts macht. Und alles, was drunter ist, ist für die Kleinkram. Cortillo? Ja, ich möchte mich der Aussage von Axel, den aber im Versteckten im Prinzip schon sogar schon vorher getroffen hatte, zustimmen. Denn das ist dieser überlegenswerte Ansatz, über den sollte eine Diskussion losgehen. Danke. Ja, habe ich noch eine kleine Anmerkung. Bei all dem, was wir dann in so einem Flyer schreiben, müssen wir immer daran denken, dass das erste Gegenargument kommt, dann gibt's Hyperinflation. Und das muss dann natürlich dementsprechend auch vernünftig ausformuliert sein. Und ist adjusted? Ja, da gibt's ja schon länger das Stichwort Helikoptergeld und also ich finde, man sollte sich mal mit dem Thema Inflation grundsätzlich auseinandersetzen. Also das jetzt nicht unbedingt als was Negatives betrachten, sondern einfach um Mittel zur Preisfindung. Gibt's noch Wortmeldungen? Dann schlage ich vor, dass wir in Zeile 141 bis 143 abstimmen, ob wir einen Flyer machen wollen. Und bitte, dass sich Leute bereit erklären, unter Zeile 145, wer das dann machen möchte und einen Vorschlag unterbreiten für eine der nächsten Sitzungen, ob wir so einen Flyer für den BPT erstellen wollen. Thomas, kannst du fürs Protokoll nachher noch dann entweder deinen Nachnamen drunter nehmen schreiben oder deinen Wiki-Namen oder so? Und dass noch jemand ein Pad aufmacht und dieses reinsetzt, dass man diesen Protokolllink im Protokoll dann diesen Link gleich haben, für die, wo dann nachlesen. Ja, ein Pad kann ich schnell erstellen. Flyer BPT nenne ich den dann und stelle den Link dann gleich damit rein. Stimmt noch ein bisschen ab und vielleicht will der eine oder andere ja noch mitarbeiten. Ja, und was machen wir jetzt mit den Schleswig-Holsteinern? Ja, ist jetzt ja gerade nicht top. Ja, das ist, sollten wir gleich mal unter Sonstiges besprechen, oder? Ja, also so einfach dabei belassen kann man sie ja auch nicht, finde ich. Also ich würde jetzt auch noch mehr dazu sagen, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit. Lass uns da einfach einen Termin machen. Ja, was steht zur Auswahl? So, ich habe das Arbeitspad angelegt. Schleswig-Holsteiner, das ist ein bisschen schwierig. Ich würde vorschlagen, wir machen das gleich, nachdem wir die Tops durch haben, ja? Hi. So, Top 4. Abstimmung, die Abstimmung für den Flyer beende ich mal. Ist, glaube ich, eindeutig. Haben sich auch schon ein paar eingetragen, die mitarbeiten wollen. Pad habe ich angelegt. Sieht alles schon mal ganz gut aus. Frohes Schaffen wünsche ich. Top 4, Abstimmung der Seite, Refinanzierung Schritt für Schritt als Mehrheitsmeinung. Patrick ist nicht da, ne? Ja, Patrick beantragt die Seite Thema Refinanzierung 2. Und zwar ist das in Zeile 162. Die visuellere Version seiner ersten Seite zur Abstimmung zu stellen für eine Wiki-Abstimmung. Die ist auch schon über die Mailingliste gegangen. Also es sollte sie eigentlich jeder kennen. Gibt's Wortmeldungen zu diesem Tagesordnungspunkt? Bitte im Pad eintragen, im Wortmeldungspad. Wischer. Ich habe ja schon ein paar Sachen reingeschrieben. Ist natürlich blöd, wenn er jetzt selber nicht dazu was sagen kann. Insofern weiß ich nicht, ob es Sinn macht, jetzt überhaupt darüber zu reden. Sind also drei Sachen. Eine Sache von der Formulierung her, warum man das so gemacht hat, warum Gewinne und Eigenkapitalerhöhung die Mindestreserve erhöhen soll. Dann würde ich mir wünschen, dass man die Mindestreserve noch erklärt, was es ist und irgendwie darauf verweisen, dass natürlich Liquiditätsreserven auch noch eine Rolle spielen und nicht nur allein die Mindestreserve. Danke. Ich stelle einen Antrag, diesen Tagesordnungspunkt auf nächste Woche zu verschieben und grundsätzlich den Hinweis, wenn jemand was zur Abstimmung einstellt, wäre es sinnvoll, wenn derjenige auch anwesend ist. Welche Zeile? Mein die Antrag. Mein Antrag jetzt, das zu verschieben für eine Woche? Ja. Ja, das machen wir ganz einfach. Ich stelle den Antrag. Gibt es eine Gegenrede? keine Gegenrede, wir verschieben den Antrag auf nächste Woche. Zeile 157 war das gerade. Ja, das war Top 4 ab Zeile 157 und ich schreibe jetzt gleich protokollmäßig rein, ziemlich weit unten, dass der Antrag auf nächste Woche verschoben ist. Und der ganze Top natürlich. Gut, dann haben wir hier noch einen Top von Andy, glaube ich. Der würde gern AK gründen. Da habe ich dann schon im Pad darauf hingewiesen, dass es ein AK-interne Bildung gibt. Den gibt es auch immer noch. Obwohl wir fast alle AKs aufgelöst haben, gibt es den immer noch. Gebe ich halt nur den Tipp, sich einfach an Piratos zu wenden. Der freut sich, wenn er Mitarbeiter bekommt, dass das da weiter nach vorne geht. Das war also jetzt kein eigener Top, sondern nur nochmal ein Hinweis am Rande. Dann habe ich einen Top selber eingestellt, AG Zeitung Kompass Zwischenstand. Ich habe heute auf der Mailingliste der, ich glaube, der Koordinatoren gelesen, dass allerspätestens in 2 Wochen, wobei ich da schon wieder Bedenken habe, dass es heißen könnte, Dienstag in 2 Wochen, also vor unserer übernächsten Sitzung, der Artikel fertig sein muss. Wir haben letzte Woche kurz über diesen Artikel diskutiert und da gab es dann auch jede Menge Wortmeldungen und dann wurde hier was geändert, da was geändert. Piratos und Rolf ist heute nicht da, aber Piratos ist da. Seid ihr in der Zwischenzeit fertig mit dem Text oder muss das noch weiter überarbeitet werden? Ich glaube, der untere Text ist soweit fertig. Jeder sollte da halt vielleicht nochmal drüber lesen, ob er damit einverstanden ist. Mehr weiß ich jetzt auch nicht. Beim letzten Mal war ich nicht irgendwie anwesend, wegen der Euvicon war ich abgelenkt. Vielleicht ich noch kurz. Ich habe in dem Pad auch schon noch was reingeschrieben als Anmerkungen. Vielleicht können wir da mal drüber reden, Piratos. Muss nicht jetzt sein. Da muss ich halt die Gruppe nochmal treffen, denke ich. Das sollte man dann vielleicht nächste Woche irgendwie Dienstag machen, wenn das dann fertig werden soll. Dann können wir es dann Mittwoch hier nochmal vorstellen und dann ist gut. Ja, da würde ich dann aber auch sagen, das würde bedeuten, nächsten Mittwoch nicht mehr drüber diskutieren, sondern abstimmen, soll das so rein oder wir verzichten drauf. Ja, dann sollten am besten mal alle, dass die interessiert sind, wie der Artikel sein soll, den Artikel mal unten lesen und also in dem Pad, was ist das, 244 und vielleicht über die Mailingliste kundtun, wenn irgendwas unangenehm aufstößt, dann diskutieren wir das über die Mailingliste. Und wenn sich da nichts meldet, sage ich mal, dann wird man am Dienstag uns nochmal treffen und finalisieren. Das ist doch ein guter Vorschlag. Gut, dann hätten wir den Top auch. Vielleicht, Piratos, kannst du es schnell irgendwie drunter schreiben. Ich bin noch im Top davor, was am Schreiben. Ja, okay. Top Sonstiges, der Senfer hat eine Frage an uns. Ja, und zwar, ein Teil von euch wird ja vielleicht diese Dokumentation auf Arte gesehen haben. Moment, Staatsgeheimnis Banken. Bankenrettung. Ich habe den Arte-Link da rein. Und ich hätte einfach nur die Frage, wer sich da mit Basel II auskennt und ob die Banken sich da oder ob sich da die Staaten an diese an die Regelungen gehalten haben. Der Hintergrund ist eigentlich der, ich habe mich da mal ein bisschen eingelesen, aber ich habe heute erst mit diesen ganzen englischen Dokumenten angefangen und inwieweit zum Beispiel da die Bankenaufsicht in die Bilanzen von den Banken Einblick haben darf, beziehungsweise wie weit die Banken für Risiken haften, weil Basel II wurde ja zur Reduzierung von Risiken eingeführt. Weil da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, die spanische Bank hier, die hatte einer der Gläubiger, die war zum Beispiel die Allianz Global Invest, die hatte zum Beispiel 2012 einen Gewinn von circa 2 Milliarden US-Dollar. Das kann man überall nachlesen. Und da wäre natürlich die Frage, inwieweit man da die Gläubiger, ich sag mal, auch haftbar machen kann. Danke, das war's erstmal. Axel? Also ganze Basel hat ja dieses Element dieser Eigenkapitalreservierung ins Spiel gebracht vor 35, 40 Jahren. Das ist ja schon ein bisschen älter. Und das ganze Ding besteht eigentlich nur aus einer einzigen Formel. Das ist Nennwert des Wertpapiers oder des Kredits mal 8% mal Faktor. Und dieser Faktor ist, und um den geht es. Es ist also nicht so, dass die 8% von jedem Kreditnennwert und 8% von jedem verbrieften Kreditwertpapier als Eigenkapital reservieren müssen. Staatsanleihen werden normalerweise mit Faktor 0 besetzt, haben also keine Eigenkapitalreservierung. Für Kredite, die Banken vergeben, wenn die sehr groß sind, haben die Tabellen. Da können die dann nachgucken, wie die einzustufen sind und ob die mit 20%, also einem Fünftel von 8% oder mit weniger oder mehr eine Eigenkapitalreservierung erforderlich machen. Für die kleineren haben die interne Ratingabteilung. Und hier, an der Stelle, liegt einiges im Argen. Ihr habt das mal live miterlebt. Was heißt fast live? Also ich war direkt in einer Informationsloop mit drin. Wie die das machen? Die rechnen ganz regulär nach vorgegebenen Rating-Ansätzen. Da gibt's welche. Und ganz zum Schluss stellen die fest, aha, jetzt kommt der Faktor 25%, 0,25 dabei heraus, macht 2% des Nennwerts. Der ist dann zu hoch. Und was machen die? Die setzen einfach den Wert des Objektes, den Verkehrswert, den aktuellen Verkaufswert, verdoppeln die einfach. Fertig. Und schon haben sie eine geringere Eigenkapitalreservierung. Da liegt einiges im Argen. Das andere, was im Argen liegt, ist im Bereich der Finanzprodukte. Hier haben die Ratingagenturen. Und Ratingagenturen hauen dann einfach mal ein AAA Doppelplus dort rein. Dann gucken die wieder in dieser Standard & Poor's Tabelle nach. Ah, wunderbar, nur 10% Eigenkapitalreservierung. Also Faktor 0,1. Und irgendwann ist man dann der Ansicht, nö, dieses AAA und Doppelplus, das war nicht so gut. Dann hauen die Ratingabteilung das runter und dann liegen es in die Banken im Argen. Aus der Sicht der Bankaufsichtsbehörde haben die Banken immer alles richtig gemacht. Man könnte sie bei diesen internen Kreditvergaben ein bisschen packen, aber bei den Finanzprodukten kann man sie nicht packen. Da sind die völlig regelkonform. Michael? Ja, ich würde diese Frage, das habe ich dir auch in der Mail geschrieben, im Prinzip auch nochmal an Jens stellen. Der ist jetzt heute leider nicht da. Ich schätze, er wird nächste Woche wieder vorrätig sein, dann kannst du das nochmal an ihn stellen. Ansonsten frage ich ihn in deinem Namen und dann kann ich dir seine Antwort nochmal geben, beziehungsweise vielleicht sogar eine offizielle von der Bundesbank. Also ich habe meine Informationen aus den Schriften der Bundesbank heraus. Da bin ich irgendwann mal unterwegs gewesen, habe in dieser Online-Bibliothek herumgeforstet, bin an einem 300-seitigen Papier hängen geblieben, was so die intern, bankinternen Rating-Ansätze, da sind die unterschiedlichen Methoden und Varianten beschrieben, und eben an dem übergeordneten Basel II ist dieser Faktor. Ich gehe davon aus, dass das dann passt. Es mag aber auch sein, und das räume ich ein, dass es noch weitere Informationen gibt. Nur ich war mit diesem Informationsstand völlig bedient und hab gesagt, für das, was ich im Moment wissen muss, reicht das völlig aus. Hättest du noch weitergehende Fragen, Senfer, dazu? Nee, das reicht mir erstmal. Und ich sag mal, dass Banken dann auf Kredite verzichten müssten, wenn sie genug Eigenkapital hätten, wäre das, könnte man das theoretisch denen anlasten. Also wenn genug Eigenkapital da ist, dann können die das ja wunderbar machen, weil sie die Reservierungspflicht erfüllen. Und gehen wir mal ins Jahr 2008. Als es da in viele Überschriften Finanzkrise. Diese Finanzkrise war eine Eigenkapitalkrise. Denn das war der Zeitpunkt, wo die Ratingagenturen mit einmal auch Staatsanleihen herabgeratet haben, sodass auch Staatsanleihen mit einmal eine Reservierung, eine Eigenkapitalreservierung hatten. Und das hat die Banken, viele Banken, so gewaltig in ihr Eigenkapital unter Druck gesetzt, dass die kein freies Eigenkapital mehr hatten, was dann eben zu dieser Kreditklemme führte. Das war eine Eigenkapitalkrise. Nur darüber ist nirgendwo jemals was geschrieben worden. Ich kriege erst in den letzten 2-3 Jahren mit, dass vereinzelt mal über Basel II-Regeln in der Finanzjournalie mal was gesprochen wird. Okay. Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen Erklärungen. Und jetzt, wenn man diese großen spanischen Banken, wenn da die Kredit, er die Gläubiger auf ihre auf einen Teil von ihrer Schulden verzichtet hätten, dann hätte man auf einen Teil ihrer Forderungen verzichtet hätten, dann hätte man das doch durchaus auch anders lösen können oder ohne dass da der Staat eingreifen hätte müssen, oder? Ich sag mal, und das wäre ja durchaus möglich gewesen. Wie gesagt, das sieht man ja zum Beispiel an dem Beispiel von dieser Allianz Global Invest, die letztes Jahr 2 Milliarden US-Dollar Gewinn gemacht haben. Also ich stelle dir jetzt einfach mal eine persönliche Frage. Angenommen, du bekommst von deinem Nachbarn 500 Euro, der schuldet die dir. Und jetzt kommt jemand an und sagt, pass auf, du kannst 2 Möglichkeiten. Entweder du verzichtest auf die Hälfte dieser Forderung oder es kommt der Nachbar ein Haus weiter und sagt, nein, ich garantiere dafür. Was würdest du tun? Dann würde ich natürlich den Nachbar eins weiternehmen. Klar, natürlich, das ist richtig, ja, und da gebe ich dir recht, da kam dieser Nachbar. Und sowas hätte man, wenn man sowas verhindert hätte, wenn man gesagt hat, nee, wir machen das nicht, ihr müsst das Zeug offenlegen und dann können wir drüber verhandeln, dann wären doch auch andere Möglichkeiten möglich gewesen, beziehungsweise dass man in Zukunft eventuell auf sowas schaut und dann sagt, okay, hey Leute, ihr müsst erstmal eure Bilanzen offenlegen und dann können wir weiter verhandeln, weil ihr habt mit Basel II unterschrieben, dass ihr ein Risiko eingeht und ihr haftet für das Risiko. Also das haben die schon gemacht und da gab es dann mal eine Meldung, die ist nicht weiter breit getreten worden. Sie haben in einen Abgrund hineingeschaut und die eine Folge war, dass ein Gesetz erlassen worden ist, dass die Vermögenswerte der Banken, die schon gar nicht mehr existierten, bis zum Ende der Laufzeit mit vollem Nennwert oder dem zuletzt gehandelten Handelspreis weiter als Vermögen geführt werden dürfen. Die haben hier die Bewertungsregeln gesetzlich außer Kraft gesetzt, auch hier in Deutschland. Okay, danke. Okay, Semper, ich freue mich, dass du als Interessierter, also ich glaube, du bist noch keiner G-Mitglied, Interessierter, dazugekommen bist und auch so lange ausgehalten hast und deine Fragen hoffentlich einigermaßen kompetent beantwortet wurden. Also sie wurden schon kompetent beantwortet, aber dass du das auch so mitgenommen hast. Noch vorhin hattest du irgendwann mal eine Zwischenfrage gestellt. Das ging dann ein bisschen unter. Da hattest du gesagt, ja, aber dann könnte doch die Zentralbank dann die Staatsanleihe kaufen. Das ging wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen runter. Das darf die nicht. Das ist gesetzlich verboten. Am Primärmarkt darf die Zentralbank keine Staatsanleihe kaufen. Hinterher schon, am Sekundärmarkt, aber nicht am Primärmarkt. Okay, wir haben den nächsten Top-Sonstiges Sitzungsmitschnitt über Krähennest verbreiten. Wer hat das gefragt oder geschrieben? Das war meine, soll ich mal, positive Antwort auf Grillo, würde ich sagen. Denn ich fand die Sitzung heute so produktiv, dass es doch eine gute Marketingaktion für die AG wäre, wenn wir diesen Mitschnitt über das Krähennest mal verbreiten. Ich habe einen Draht zu dem Extra-Tobi, der da moderiert und ich glaube, wenn ich den mal fragen würde, könnte das vielleicht gehen, dass er das einfach übers Krähennest mal als Beispiel konstruktiver Arbeit verbreitet. Ne? Ich denke mal, das könnte funktionieren und da müsste halt natürlich die AG vielleicht zustimmen. Gibt's da Wortmeldungen zu? Dann bitte im Wortmeldungspad eintragen. Ich persönlich finde den Ansatz, den Piratos da gerade verfolgt, nicht uninteressant, jedenfalls für diese heutige Sitzung. Grundsätzlich finde ich es für schwachsinnig, jede unserer Sitzungen dort rüberzuschieben, aber heute war es doch sehr interessant und auch mit Johannes zu anfangen und so weiter. Ja, ich persönlich wäre dafür, aber vielleicht gibt es ja noch Wortmeldungen dazu. Vielleicht gleich ganz kurz noch, ich meinte auch nur diese Aufzeichnung jetzt als Marketingaktion. Ne? Ich denke mal, das Krähennest hat eine ziemliche Reichweite und wir können ruhig mehr werden. Meinst du jetzt die gesamte Tagesaufzeichnung oder nur den Part mit Grillo? Nein, ich meine die komplette Chose hier. Wenn schon, denn schon. Ja, Michael? Ich würde mich der Meinung von Piratos an dieser Stelle definitiv anschließen. Allerdings würde ich zu bedenken geben, ob wir nicht vielleicht einen kleineren Teil und nicht die gesamte Sitzung da hochstellen, weil ich glaube auch, dass 3 Stunden ein bisschen zu krass ist. Andere Meinung? Stimmbürger? Genauso wie die Sitzung gelaufen ist, genauso veröffentlichen. Piratus, kannst du mal so eine Abstimmung da unten eintragen, 2.19 folgende? Ja, ich war jetzt gerade rausgeflogen, leider, als AMT gesprochen hat. Also war überhaupt keine Ahnung, welche Meinung er hatte. Ja, dann wiederholt er die nochmal. Ah, Entschuldigung. Ich schließe mich deiner Meinung an. Ich halte das auch für eine sehr gute Idee, das als Werbung mit reinzustellen, weil das heute sehr gut gelaufen ist. Ich habe bloß zu bedenken gegeben, dass 3 Stunden vielleicht, genau wie Wischer es geschrieben hat, vielleicht ein bisschen too much ist. Dass man es vielleicht am gegen Ende raus insbesondere ein bisschen kürzt. Senfer? Vielleicht, dass man es nicht unbedingt kürzt, sondern einfach schneidet und dann fünf oder sechs verschiedene Links verteilt, sodass die Leute je nach Interessenslage das anhören können. Oh, das wäre gut. Zum Top quasi. Genau. Ja, das kann er sicherlich im Krähennest auch so machen, dass er zwar das Ganze reinstellt, aber dann Zwischenlinks da reinbaut und sagt so, wenn ihr da hinklickt, dann kommt ihr zu dem Top so und so und dann zum Top so und so. Piratus? Ja, aber ich würde das jetzt gar nicht, also ich hätte das lieber als Gesamtkunstwerk sozusagen reingepackt und die Leute vertragen das schon, es ist ein Podcast, da fängt man an reinzuhören und wenn es einen fesselt, bleibt man dran und dann ist es fast wurscht, wie lang es ist. Wir halten es auch jede Woche aus. Also von daher, wer das gute Gefühl von dieser AG haben will, der sollte eine komplette Sitzung mitmachen. Meinungsbild steht 220, 224. Ja, ich stimme Piratus da eigentlich grundsätzlich zu. Also das kann man ruhig im Ganzen machen. Also ich habe mir heute die Links gesetzt für die SMV-Con. Das sind 3 YouTube-Videos, jeweils 4 Stunden. Das werde ich mir auch irgendwann mal reinziehen. Und warum nicht? Habe ich heute schon angefangen. Habe schon 3 Stunden hinter mir. Naja, wir haben ja auch schon länger getagt, oder nicht? Könnte man da einen Link reinstellen? Könnte man ins Pad einen Link rein kopieren? Von was? Ja, zu diesen 4-Stunden-Aufzeichnungen. Ich habe sie hier in den Chat gesetzt. Das war jetzt von der SMV-Con. Das war jetzt der zweite Tag. Also der ersten Tag findest du dann mal auf YouTube. Ich habe auch noch einen Link von der Alvecon. Ein Interview. Gibt's da schon die vollen? Nee, die vollen gibt's noch nicht. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass der erste Antrag, also Zeile 220, ist der weitestgehende Antrag. Also wenn der positiv abgestimmt wird, ist der Antrag in Zeile 224 nicht mehr relevant. Und das ist natürlich alles unter Vorbehalt, weil das ich muss natürlich erstmal anfragen. Na klar, logisch. Ja, aber ich find's toll. Also von mir aus. Kann man da Zeitangaben mitgeben, sodass man sagt, ab Minute 43 dieser Tagesordnungspunkt, ab Minute 78 kommt jenes und ab Minute 147 diese Ausführung, Anfrage, was Basel II bedeutet oder was Basel II ist. Also mit diesen Zeitangaben, das könnte mir richtig gut gefallen. Da muss ich nämlich nicht alles durchhören, bis ich endlich an dem Punkt angekommen bin, was ich ja nie wissen will. Ja, das kann doch Piratus mit dem vom Krähennest vereinbaren, dass der einen kleinen Text runterschreibt und die Tops dort verteilt. Das sind ja nicht viele. Wir haben ja nur 4-5 Tops hier. Also sicherlich kein Problem, aber vielleicht sollten wir das, wenn wir unsere Sitzungen hier regelmäßig aufzeichnen und sie auf unserer eigenen Wiki-Seite verbreiten, auch da andenken. Oder die Sitzungen etwas kürzer halten. Ja, da bin ich sowieso dafür, aber Piratus, bitte, du willst jetzt nicht, dass ich noch jede Aufnahme abhöre, Du bist ja nicht allein. Es gibt ja genug Koordinatoren, die nur auf Arbeit warten. Nee, aber wir machen beim nächsten Mal dann, immer wenn ein Tagesordnungspunkt angefangen wird, Klammer auf, kommt die Uhrzeit rein, Klammer zu, dann hat man nämlich schon seine Zeitangabe. Ja, das ist schon nicht schlecht. Das ist ein guter Vorschlag für die zukünftigen Pads, die wir hier haben. Okay, sieht so aus. Piratus, du darfst dich mal mit den Jungs vom Krähennest in Verbindung setzen und die Mehrheit der AG, jedenfalls heute, ist der Meinung, jo, das machen wir mal. Ja, supi, mache ich. Ist die Abstimmung schon geschlossen? Ja, jetzt. Mehrheit, ja. Also wie gesagt, 222 ist weitergehend als 226. Dementsprechend, wenn da schon die Mehrheit ist, ist 226 nicht mehr relevant. Okay, dann haben wir ein 232. Was machen wir mit Schleswig-Holstein? Es ging ja gestern und heute, glaube ich, über die Mailingliste von mir initiiert. Die Problematik, dass eine Pressemitteilung eines Fraktionsmitglieds der Schleswig-Holsteiner Piraten rausgegangen ist, wo ich der Meinung war, ups, das darf man nicht einfach so stehen lassen. Daraus kam eine kleine Mailinglisten-Diskussion. Anschließend habe ich dann nochmal vorgeschlagen, vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir als AG die verschiedenen Fraktionen, wir haben ja in der Zwischenzeit, was haben wir jetzt, 4 oder 5 Fraktionen im, in den verschiedenen Landtagen mal kontaktieren und sie zu uns einladen, damit wir unsere Positionen denen auch mal erklären können und vielleicht mal diskutieren können, vielleicht zu einem Kaminzimmergespräch oder zu einer, von mir aus auch zu einer Podiumsdiskussion. Und als nächstes hatte ich vorgeschlagen, dass wir auch die Spitzenkandidaten zur Bundestagswahl aus den einzelnen Landesverbänden auch mal einladen. Und da hätte ich ganz gern ein paar Meinungen von euch. Ja, dann würde ich quasi schon mal eine Wortmeldung an der Stelle hinsetzen. Das ist im Prinzip genau das, was wir auch bei der Olvicon besprochen haben. Steinholzheim hat mir angetragen, dass vielleicht über die dann direkt auch anhand der Mindmap intensiv zu schulen, und es wäre natürlich super, wenn da schon im Vorfeld von der AG eine Einladung ist und das quasi im Plenum schon angetragen wird. Also ich würde auch noch sagen, ich finde jetzt das Wortmeldungspad, ich habe jetzt so viele Pads auch, wenn niemand widerspricht. Ich finde das eine gute Idee und auf jeden Fall können wir das so nicht stehen lassen. Mich würde auch interessieren, ich habe jetzt nicht genau nachgeforscht, irgendwie, was die damit meinen mit solide Haushaltssparpolitik. Aber wir sollten ja auf jeden Fall mal versuchen, irgendwie, ich würde das auch so ganz naiv sagen, wir wollen helfen. Oh, jetzt bist du gerade tot, Bass. Also nicht tot, sondern nicht mehr zu hören. Ja, ich sag auch nichts mehr, deshalb hört man mich nicht. Ah, okay. Ja, gut. Dann es war so ein abruptes Ende. Da. Ein abruptes Ende deines Statements. Ja, sehe ich genauso. Also ich bin schon vor Monaten, haben wir da, glaube ich, mal drüber gesprochen, dass wir mal an die Fraktionen, an andere Piraten, vor allen Dingen die irgendwann mal irgendwo vor Wählern stehen oder in irgendwelchen Fernsehdiskussionen sind, dass wir denen auch mal unser Wissen vermitteln. Und da wäre sowas eigentlich hilfreich. Cotillo? Jo, da ist natürlich explizit mit Einzelnen, aber das sind ja, glaube ich, nur Einzelne, ich halte mich da ganz, ganz bewusst zurück, Kollisionen gibt, ist es natürlich nicht mehr wie richtig, Rudi, dass man hier dein Vorschlag zufolge Leute aus diesen Gremien irgendwie, wer da abkömmlich ist, einlädt, um sich hier ein gewisses Info reinzuholen. Danke. Herr Wischer? Generell bin ich dafür. Ich würde es aber halt daran festmachen, dass wir es vorher schriftlich formuliert haben, was wir denen mitteilen möchten. Also was auch schon angefangen wurde, jetzt die Liste mit den Glaubenssätzen oder Fehlaussagen oder so, dass man mit denen dann, mit dieser Liste quasi auch an die herantreten kann, die zum Beispiel auch im Vorhinaus gibt und sagt, hier, guckt euch das mal an. Wir würden gern mit euch darüber reden. Stimmbürger? Also von mir aus sehr positiv das Ganze, Schaden tut es nicht und wenn es konstruktiv läuft, bitte gern. Ja, ich fand das, was Wischer gerade gesagt hat, sehr, sehr gut, dass wir das als Aufhänger nehmen, die Wiki-Seite bzw. das dazugehörige Pad, was Axel und ich angefangen haben und was jetzt hoffentlich, weil es ja auch schon auf der Mailingliste verbreitet wurde, ein bisschen mit Leben gefüllt wird. Das wäre, glaube ich, ein vernünftiger Ansatz. Wenn wir da die Wiki-Seite fertig haben mit diesen Glaubenssätzen, die jahrzehntelang durch die Welt schwirren und die wahrscheinlich auch dazu geführt haben, dass die Schleswig-Holsteiner sich dazu entschieden haben, bis 2050 ihre Landesschulden zurückzuführen, also nicht eine Schuldenbremse, sondern tatsächlich ihre Schulden komplett zu tilgen, dass man da dann auch einen vernünftigen Ansatz hat, denen zu erklären, das geht gar nicht. Und ja, also das wäre meine Idee, dass wir vielleicht mit diesem, mit dieser Wiki-Seite, die Axel und ich angedacht haben, und mit dem dazugehörigen Pad anfangen, und wenn wir da ein bisschen Futter drin haben, dass wir dann mal die Fraktionen und auch die Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl einladen zu Gesprächen. Möchte jemand noch dazu irgendwas sagen? Ja. Könntest du die Wiki-Seite und das Pad in die Zeile 240 oder so reinschreiben? 240 wäre ein bisschen spät, aber 235 passt. Das mache ich. Ah, ja, genau. Ja, dann würde ich im Prinzip auch nochmal kurz dazu was sagen. Und zwar, ich habe vor, ja, diese Tour zu machen, und da wird auch sehr viel Aufklärungsarbeit in die Richtung gehen. Deswegen wäre es super, wenn wir da auch ein paar ausdruckbare Flyer machen könnten oder das in einer ausdruckbaren Form haben können, dass ich das dann direkt verteilen kann, dass die Leute, die meinen Vortrag hören, dann auch was physisch in der Hand haben, mit dem sie agieren können. Ich glaube, die Glaubensgrundsätze oder was wir da jetzt angedacht haben, wird mit deinem Vortrag nicht unbedingt oder mit der Mindmap nicht unbedingt viel zu tun zu machen. Also wäre aber ein guter Ansatz, um hier ein bisschen Antiidiotikum auszubringen. Ja, das sehe ich auch so. Also dein Vortrag, der wird ja auch nochmal wahrscheinlich über YouTube rausgehen. Der kam ja auch sehr gut an auf der Orbicon. Und du wurdest ja auch direkt gefragt, ob du bereit wärst, dort eine Rundreise zu machen durch die Landesverbände. Und da können wir uns auch direkt dranhängen damit. Also besser geht's gar nicht. Ja, auch um die Vernetzung weiter voranzutreiben. Ich glaube, das ist eine ganz gute Werbung auch für uns, endlich hier mal Aufklärungsarbeit zu betreiben, was keine andere Partei sich traut momentan. AMT, dahingehend bitte ich dich, du weißt schon, wie ich es meine, mich anzuschreiben. Ich werde das versuchen, über die BWMISC praktisch, sprich Baden-Württemberg, rüber zu lotsen, um entsprechendes, mögliches, unterstrichen, Potenzial herbeizuholen. Gerne. Hast du morgen irgendwann Zeit, dass wir uns im Mumble treffen? Morgen Abend sollte möglich sein, 20:30 bis 21 Uhr ungefähr, ja. Gut, wunderbar, ich bin in der Geldordnung, dann treffen wir uns hier. Paletti. Dann Rudi, das Pad 251, das wird noch öffentlich geschaltet? Oh, sorry, ja. Okay, super. Stimmbürger, du hast mitgehört, ne? Nee, was? Vernetzung in Richtung BW, was Vorschlag von AMT gerade angeht. Keine Gegenrede von mir. Also dann sind wir vielleicht morgen Abend 20:30 bis 21 Uhr soll es mal hinkommen, anwesend, oder? Können wir auch Näheres besprechen. Wunderbar. Wenn ich nicht auf dem Stammtisch bin, das weiß ich noch nicht. Kann mir jemand verraten, warum ich das Pad nicht öffentlich schalten kann im Moment? Uli, du bist doch der Wikimaster und sonstiges. Ja, scheint wahrscheinlich tot zu sein gerade. Ich hab's jetzt öffentlich gestellt, müsste gehen. Ah, okay, alles klar. Gut, dann haben wir das Thema, glaube ich, auch einmal so abgehakt. Ich meine, wir können ad hoc nichts mit Schleswig-Holstein machen, aber das ist betrifft ja nicht nur Schleswig-Holstein. Es gibt ja, im Grunde genommen ist der Aufklärungsbedarf ja in allen Landesverbänden da. Dann würde ich nochmal auf Kost zurückkommen, der hat in Zeile 241 Fragen gestellt. Kannst du das nochmal ausformulieren? Ja, gerne. Ich fand kurz vorab die Diskussion heute sehr interessant, und mein Punkt lautet, Es gibt die aufbereiteten Themen, die habe ich gefunden, zu verschiedenen großen Punkten wie Zinsen, Staatsverschulden und sonst wie. Ich vermisse noch etwas Grundlegendes, und zwar eine Rubrik zu den wirklichen Grundbegriffen. Beispielsweise, was die Unterschiede sind von Kapital zu Vermögen, zu Guthaben, zu Sachvermögen. Die Begriffe werden einfach sehr leicht durcheinander gemischt. Gibt es da schon etwas oder noch nicht? Das ist, da gibt's ja nicht mal bei den Wirtschaftswissenschaften oder im ganzen Geldwesen einigermaßen klare klare Beschreibungen. Und immer wenn hier mal eine Beschreibung anfängt, dann steht die wieder im Widerspruch zu einer anderen. Also wenn es hier was gäbe, das wäre sehr schön. Aber ich befürchte, irgendwann werden wir hier zu einem Punkt kommen müssen, da werden wir einfach definieren. Unter Geldkapital wird verstanden. Mit den Hinweisen, dass das nicht konform geht mit dem Eintrag in Wikipedia, mit dem, was da die Bundesbank schreibt, mit dem, was dort in den Lehrbüchern der Ökonomie steht. Ja, okay. Die Wirklichkeit ist manchmal nicht so angenehm, wie man es sich wünscht. Oder wie es im Lehrbuch drin steht. Ich habe gerade noch einen Link gepostet. Da muss ich gestehen, finde ich, werden Begriffe relativ kurz und knapp erwähnt. Es war bisher die Zusammenfassung, die mir am besten gefallen hat, ohne jetzt für Wikipedia zu zitieren oder sonst wie. Vielleicht kann sich das der ein oder andere das mal angucken und gibt eine schöne Rückmeldung. Danke. Ja, das ist ja auch schon im Dingens drin, im Forum. Da steht vieles Richtiges drin, aber leider auch etwas Verkehrtes. Aber vieles da drin ist, da kann man wirklich schwerlich was gegen sagen. Diesen Link, von dem ich gepostet habe, dann werde ich mal im Forum das suchen und dann einfach mal lesen, was dazu geschrieben wird. Dann springe ich gerade zum zweiten Punkt. Nee. Also erstens stimmen wir, der Piratus hat sich vorab zu Wort gemeldet. Ich finde eigentlich die Idee, die Axel gerade hatte, super. Wir sollten es einführen, dass wir die Leute, die Artikel im Wiki schreiben und bestimmte Begriffe benutzen, wie zum Beispiel Vermögen, doch einfach auch eine Erklärung dazu schreiben, sodass man auch versteht, wie sie es meinen. Denn es ist ja völlig unabhängig, wie die Lehrmeinung es bestimmt, dieses Wort. Wenn er es so benutzt, wie er es meint und es erklärt, dann ist der Text einfach verständlicher. Und ob man das dann in seine eigene Definition oder die Nomenklatur, die von außen, auf die sie sich versuchen zu einigen, dann rauslässt oder sich dann reindenkt, das kann man ja selbst dann entscheiden. Stimmbürger? Kos, wenn für dich ein Pad aufgemacht wird und du diese Begriffe definierst mit deiner Quelle und im Forum suchst, dann wäre das konstruktiv. Und wenn du das nächste Woche fertig hast oder es meldet sich noch jemand bei dir zu zweit, zu dritt, dann hätten wir ein weiteres Pad für nächste Woche. Ist gerade jemand auf der Namensliste? Cortillo ist noch dran, ja. Ja, ich denke, es kommt, glaube ich, hin, was die mögliche Antwort angeht, was der Kurs gerade gesagt hat. Unser Bundesbankpräsident Weidner hat ja sich gestern öffentlich erklärt, dass er zu bestimmten Punkten nur eine unzuverlässige oder wie auch immer gelöcherte oder ja unzureichende Antwort parat hatte. Das sollte dir eventuell zu denken geben. Das hat natürlich hier mit dieser Arbeit innerhalb dieser AG zu tun. Okay, ja, also ich habe gesehen, dann das man hört dich nicht mehr. Keine Verständigung. Hört man mich jetzt? Ja, sehr kratzig. Okay, hört man mich jetzt besser? Ja, besser. Wunderbar. Ich finde es eine schöne Idee. Ich erzähle mal, wie ich es verstanden habe. Ich bekomme ein Pad, kann in diesem Pad zusammenschreiben, was bisher unter diesen Begriffen zu verstehen ist, und dann kann man in großer Runde meinetwegen in der nächsten Sitzung drüber sich unterhalten. So ist es ja. Gerne. Ja, ich also gebe dir gleich in den nächsten Sitzungen, das innerhalb von 7 Kalendertagen gar keine Chance. Ja, und wenn das nächste Woche nicht fertig ist, dann kann man das auch in der nächsten oder übernächsten Sitzung dann vorlegen. Also das muss nicht brennen. Ja, ich habe im Moment Zeit, von daher wäre das durchaus möglich. Mal sehen. Vorab die Frage. Es gibt die aufbereiteten Themen, dort werden Grundbegriffe abgehandelt. Ist es sinnvoll, auch auf das Forum Bezug zu nehmen und dort die Begriffe zu gucken, oder sollte man das eher außen vor lassen und sich alleine jetzt auf die aufbereiteten Themen beschränken? Jein. Okay, einfach eins der Reihe nach. Ich fange an mit den aufbereiteten Themen und dann sieht man, was wird. Kurz, es geht ja hier um Themenbereiche, die sind im Wesentlichen, weil dieses Thema großkomplex ist. Wir haben hier einzelne Annäherungen schon mittlerweile erarbeitet. Die kommen mit Sicherheit auch bei bestimmten Leuten in, sag mal, bewusst in Anführungszeichen der Gegenseite nicht gut an. Aber wir sind natürlich noch nicht am Ende. Das heißt, Aufklärungsmitarbeit und oder also Mitwirkung ist natürlich erforderlich. Da kannst du gerne mit bei sein. Bin ich gerne. So, ich habe dir in 247 das Pad, den Link reingestellt, habe ich dir gerade angelegt. Und da kannst du dich austoben erstmal. Ich habe es öffentlich gleichgestellt. Ja, habe ich auch schon, aber egal. Du hast noch eine weitere Frage. Wer kennt sich mit ESVG 95 aus? Kannst du mal kurz sagen, was ist ESVG? Ja, gerne. Das ist die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung. Ich habe versucht, ein bisschen meine eigenen Vorstellungen zu ordnen. Ich kenne die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und musste dann feststellen, dass die Bundesbank neben der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung noch Vermögensbilanzen und die Finanzierungsrechnung aufführt als eigene Statistik, um dann festzustellen, dass es ein Regelwerk gibt innerhalb der EU, das sich eben Europäisches System der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung nennt. Im Moment mit dem Zusatz 95, aus dem Jahr kommt es, und in dem wird versucht, über die bisherigen Bilanzen, die in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung vorkommen, eben auch Bilanzen von Geldvermögen und Anlagevermögen aufzugliedern, um einen umfassenden Blick zu bekommen auf die einzelnen Nationalstaaten. Inzwischen habe ich feststellen müssen, dass eben es dieses System auch angewendet wird von der Schweiz, die nicht in der EU sind, weil sie einfach damit konsistent gehen mit anderen Ländern und es ein, glaube ich, sehr spannendes Thema ist. Nur, ich bin am Anfang und wollte wissen, ob sich jemand damit unter Umständen noch mehr auskennt. Ich habe mich auch schon intensiv mit der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung befasst. Guthabenkrise, sprich Jörg Buschbeck, der hat das in seinem Vortrag auch mehrfach angebracht. Wichtig wäre nicht nur volkswirtschaftliche Gesamtrechnung, sondern eben die volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen. Also es finde ich ist sehr ungeschickt gewählt, die Begriffspaarungen, weil die volkswirtschaftliche Gesamtrechnung entspricht nicht dem volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, also dem Plural. Da wird unterschieden von der EU aus. Ich meine den Plural. Okay, gut. Freut mich. Vielleicht kannst du mir einfach die Links zuschicken, wo in denen am besten erklärt wird, wie das System funktioniert, wie dort gebucht wird, etc. Ich tue mir zum einen durch auch gewissermaßen auf die Daten der Bundesbank und dem Statistischen Bundesamt zurückgreifen, aber ich hatte die Grundlagen und das Verstehen ist bei mir schon praktisch, liegt schon sehr weit zurück. Von daher gesehen habe ich jetzt aktuell keine Informationen, wo man das am besten lernen könnte. Okay, dann werde ich einfach selbst auf die Suche gehen und damit ist mein Punkt für mich abgeschlossen. Dann gebe ich dir den Hinweis beziehungsweise die Bitte von mir, sobald du irgendwas findest, irgendwas, was interessant ist, schick das über unsere Mailingliste, dann können sich auch die anderen damit beschäftigen. Mailingliste. Ich hatte sie inzwischen zweimal bestellt, inzwischen wieder abbestellt, weil einfach derart viele Mails rumgehen und es nicht wirklich ersichtlich ist im Betreff, um was es sich handelt. Das heißt, aus Frust abbestellt, weil es nicht zu bewältigen ist, was dort alles kommuniziert werden soll oder auch möchte. Dann mach es übers Forum. Es gibt einige User hier, der Axel zum Beispiel, der macht das nicht über Mailingliste, sondern übers Forum, weil er da einfach selektieren kann und sagt, das ist das Thema, wo ich was schreibe. Das ist auch mein eigenes Thema, wo ich was schreibe und das andere interessiert mich nicht und dann passt das auch schon. Also ich habe die Mailingliste in den Junkfilter gelegt, sodass alles, was nicht direkt mit meiner Mailadresse adressiert ist, also nur irgendwo in Copy oder Blind, oder Blind Copy sehe ich ja nicht, aber Copy oder an die Mailingliste auftaucht, wird sofort weggefiltert. Ich habe unten gerade den Link gepostet und ich arbeite in dem Forum. Da ist immer schön fett hervorgehoben, wo gerade was hinzugekommen ist. Und da ist schön, das ist richtig, da ist markiert, wo ich einen Beitrag geschrieben habe und da steht auch immer wunderbar drunter, wer den Thread selbst angelegt hat. Ja, mal schauen, wie sich das ergibt. Also es kann nur besser werden, weil die Mailingliste hat sich für mich als nicht geeignet ergeben. Also vielleicht ist das Forum eine gute Möglichkeit. Kurze Frage, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Welche Mailingliste meinst du? Also es gibt natürlich eine große Mailingliste, die das Thema Geldordnung und Finanzpolitik umfasst. Und es gibt noch die untergeordnete Mailingliste der AG. Nicht, dass du da in der falschen Mailingliste warst. Auch in der AG-Mailingliste gibt es teilweise sehr, sehr viele Mails, aber die übergeordnete, die globale Mailingliste sozusagen, da rappelt das natürlich wie verrückt. Also wenn du da nochmal nachschaust, ob du da nicht vielleicht in der falschen Mailingliste drin warst. Also aktuell bin ich in der Mailingliste ag-geldordnung-und-finanzpolitik-bounces@lists.piratenpartei.de. Also wenn ich jetzt an die Mailingliste eine Mail schreibe, dann steht dort, ich habe nun mal den über meinen Mail-Client, wenn ich darauf antworte, dann steht dort pirates.de talk politik geldordnung -finanzpolitik.ag-bereich. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, dass du nicht in der übergeordneten Mailingliste bist, sondern im AG-Bereich. AG-Bereich, was ist damit gemeint? Das Ganze ist ja AG-Geldordnung. Also ich verstehe die Unterteilung nicht. Kann jemand das Sync-Forum posten? Dann kann er sehen. Auf alle Fälle für den einen Punkt mit deinem Pad trotzdem auf der Mailingliste verteilen, dass die Leute dann im Pad mitarbeiten können. Sonst erfahren sie so vielleicht nicht. Kost, guck, ich habe dir gerade einen Link gepostet. Kannst du da mal draufklicken unten im Mumble-Chat? Pardon, ich habe nicht gedrückt. Ja, ist bei mir offen, das Sync-Forum. Ja, und dann siehst du oben Forum AG-Bereich. Und der ist natürlich deutlich kleiner als der große Bereich. Okay, nur Verständnisfrage. AG-Bereich, ist das gleiche wie AG-Geldordnung oder welcher Bereich wird dann nochmal untergliedert? Nee, das ist dann der Bereich der AG-Geldordnung. Aber es gibt eben, wie man da drunter sieht, natürlich zig Themen, die sich mit dem Thema Geldordnung und Finanzpolitik beschäftigen, aber das gehört nicht zur AG. Also der AG-Bereich ist dann eben unser Bereich, wo wir ein bisschen, also eine Untergruppe sozusagen von dem. Okay, ich werde beim Wiederaktivieren der Mailingliste darauf achten, eben auf den Unterordner, dass ich den einrichte und nicht die gesamte Liste nehme. Vielleicht klappt das dann besser. Und ansonsten der Tipp von Axel natürlich, nicht über die Mailingliste, sondern sonst direkt übers Forum schreiben und gucken. Aber du musst halt darauf achten, dass du dich dann auch in dem richtigen Unterforum befindest, denn das, was ich dir jetzt gerade als Link geschickt habe, ist nicht unser Forum, sondern das Forum allgemein um das Thema Geldordnung und Finanzpolitik. Unser Forum ist der Bereich, der da drüber steht, AG-Bereich. Okay, ich gehe es einfach mal an. Ansonsten kannst du dich natürlich jederzeit gerne auch an mich oder einen anderen Koordinator wenden, wenn da Fragen sind, dann helfen wir. Gerne. Aber ich würde sonst sagen, einen schönen Abend, es ist schon spät. Da schließe ich mich doch mal an. Gibt es noch irgendjemand, der noch irgendwas ganz, ganz, ganz, ganz Wichtiges sagen möchte? Das ist nicht der Fall. Dann beende ich unsere heutige Sitzung um 23.28 Uhr und danke euch für die produktive Teilnahme und freue mich auf die nächste Woche. Und ich beende dann auch gleich die Aufnahme. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Podcast jetzt abonnieren unter krähennest.piratenpartei-nrw.de.